With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Packers Talk Germany. Heute mit zu Gast ist der Alex Barschlamperich. Hallo. Und ich bin auch wieder dabei, der Nick. Und wir wollen uns heute mal über ein bisschen über die Offseason unterhalten, über unseren Kader mal schauen, bisschen Fragen beantworten und am Ende vielleicht nochmal die Saison ein bisschen schauen, was da so auf uns zukommt. Anfangen wollen wir, wie gesagt, damit, dass wir den Kader mal so ein bisschen durchgehen. Da würden wir ganz unorthodox mal anfangen mit den Special Teams. Und als allererstes würde ich da auf unseren neuen Panther zu sprechen kommen, J.K. Scott. Absolut geiler Kerl. Er hat einen guten Fuß, der gute Mann. Der hat was auf dem Kasten. Also er hat, laut Rob Demowski hat er heute im Trainingscamp durchschnittlich 53,9 Yards weit gepantet, was unglaublich weit ist. Mit einer durchschnittlichen Hangtime von 4,41 Sekunden, was auch echt viel ist. Und das Beste war eine 4,72 auf 60 Yards. Und Ryan Wood hatte noch so ein paar mehr Zahlen gepostet, also die einzelnen, und die sahen alle so aus. Es war sehr beeindruckend. Ja, das Gute an der, beziehungsweise das Wichtigste beim Panther ist halt, wie gesagt, die Entfernung und die Hangtime. Und der Mann hat einfach eine geniale Technik und hat einen ganz sauberen Kick. Also der Punt von diesem Mann ist einfach wirklich sautechnisch. Wenn man sich den mal anguckt, so, das ist wirklich gut. Also da ist ordentlich was am Fuß, der hat Kraft, aber der hat halt auch die Technik, dass es voll trifft. Wenn der den Ball voll trifft, dann das Ei, dann ist es weg. Ja, genau. Das Einzige, was da immer noch so ein bisschen zu bemängeln ist, leider, ist der nächste Kandidat in der Reihe bei mir, ist Hunter Bradley, unser Longsnapper. Und zwar soll es da in den Minicamps so einige Probleme gegeben haben zwischen Longsnapper und Panther, beziehungsweise auch beim Kick. Soll nicht so gefallen haben. Ich hoffe, dass sich das noch so ein bisschen klärt, dass wir nicht wieder wie letztes Jahr so ein Longsnapper-Drama haben mit. Ich glaube, wir hatten drei verschiedene Longsnapper über die Saison hinweg. Das ist definitiv zu viel. Ja, besonders, man muss ja auch mal davon ausgehen, dass das ist ein eingespieltes Team. Wenn der Longsnapper und der Kicker oder der Panther nicht miteinander klarkommen, hat man immer ein Riesenproblem. Weil wenn der Longsnap und die Kommunikation und der Ablauf nicht hundertprozentig stimmt, und es bei den Spielern halt auch in dem Moment nicht richtig stimmt, dann wird das über die ganze Saison echt zum Drama. Also da können wir so guten Panther haben, wie wir wollen, dann geht das hinten und rechts, links und rechts vorbei. Das ist nie gut. Genau. Justin Vogel, unser letztjähriger Panther, der hat sich ja schon verabschiedet. Er hat frühzeitig gesagt, okay, ihr geht mit Scott, also würde ich gerne die Chance haben, mir einen eigenen Verein zu suchen, ein neues Team zu suchen. Jo, dann kommen wir zu Mason Crosby. Ich denke, ist auch klar, der hat gut gekickt die letzten Jahre, der wird weitermachen. Ja, das ist eigentlich auch eine Konstante. Also, den Kicker wechselst du ja kaum aus. Also, wenn der funktioniert, das ist ein Never Change a Good Kicker, ist genauso ein Never Change a Running System. Wenn der läuft, dann läuft er. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt wenige Kicker in der NFL, gegen den ich Crosby tauschen würde. Justin Tucker zum Beispiel von den Ravens wäre so jemand, da würde ich sofort sagen, ey, tausch den, das ist geil. Aber im Allgemeinen haben wir einen der Top-Kicker, der hat eine gute Percentage, der kann weit kicken, der kickt ziemlich genau. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass er in letzter Zeit irgendein dramatisches Game-Losing-Field-Goal verschossen hat oder so. Das ist schon solide so. Nee, richtig. Ja, und dann ist bei den Specialists eigentlich nur noch Zach Treiner übrig, auch Longsnapper, aber ich denke, durch den Draft von Hunter Bradley hat sich das auch erledigt, der wird nur zur Competition da sein. Ja, die wird gebraucht, also. Man muss halt auch ein bisschen dafür Konkurrenzkampf sorgen, und wenn das der Fall ist, dann ist es immer gut. Genau, und gerade wie vorher schon gesagt, da gab es ja einige Probleme beim Long Snap an sich. Und ich denke, gerade dann ist es gut, wenn man einen zweiten hat, der da vielleicht ein bisschen Druck macht und im Notfall halt auch sagen kann, ja, dann übernehme ich den Job halt. Ja, richtig. Ja, das war es eigentlich auch schon mit Special Teams. Dann geht's weiter. Machen wir es halt wie immer mal ein bisschen weiter. Machen wir mit der Offense. Klarste Position der Quarterback. An der 1, klar, Aaron Rodgers. Ja, das wäre alles andere als Überraschung, wenn das nicht der Fall wäre. Aber dahinter wird es halt spannend, ne? Genau, also ich denke erstmal zu Aaron Rodgers noch. Ich meine, er kommt von seiner Verletzung zurück. Nach der letzten auch Schulterverletzung, die ihm die Season nahezu beendet hat, hat er im nächsten Jahr, 2014, glaube ich, war es, den MVP gewonnen. Ich erwarte jetzt von ihm kein MVP-Jahr, aber ich denke, dass er definitiv sehr, sehr viel besser auftrumpfen wird. Worauf ich gespannt bin, ist, wie wird er reagieren, wenn er wieder unter Druck kommt. Also, wie gesagt, er ist unbestritten einer der, wenn nicht sogar der beste Quarterback in der NFL. Hat, wie du schon sagtest, 2014 nach der Verletzung ein Bombenjahr gespielt. Ich denke auch, es wird dieses Jahr sein Jahr. Also er hat noch ein Jahr, um seinen Vertrag zu verlängern. Dieses nächste Saison brauchen wir den. Er wird antworten auf die Frage, ist ein Quarterback 30 Millionen wert, wird er definitiv geben. Also da kann man sicher sein. Ja, also zu dem Vertragsthema, da bin ich ja eher zurückhaltend, aber ich denke halt einfach, lass sie ihren Job machen, lass sie in Ruhe verhandeln. Es ist nicht so, dass Rodgers, wenn er in einem halben Monat keinen Vertrag hat, bei uns raus ist und frei ist. Der hat noch 2 Jahre Vertrag. Danach kommt noch die Franchise-Tag-Zeit. Also wir haben noch ganz viel Zeit, um einen Vertrag auszuarbeiten. Lass die in Ruhe arbeiten und dann wird das alles schon werden. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, er wird die Antwort auf die Frage, ist ein Quarterback 30 oder 31 Millionen wert, wird er dieses Jahr geben. Und ich denke mal, ich glaube, dass, wenn man es richtig hört, so aus so bestimmten Ami-News-Seiten, ist das im Prinzip auch schon alles geregelt. Es ist wirklich nur eine Frage, wann es unterschrieben wird. Ja, also es gibt wohl aktuell noch Diskussionen, weil Rodgers irgendwie gerne mehr Mitbestimmung in seinem Vertrag hätte. Ich weiß nicht, ob es ihm darum geht, Ausstiegsoptionen zu haben oder selbst zu sagen, oder ob es vielleicht darum geht, dass er in Anführungszeichen selbstständig seinen Vertrag erhöhen könnte oder so, oder dass er halt selbstständig dann relativ easy auf Geld verzichten kann oder so, das glaube ich eher nicht. Vielleicht will er auch mehr zu sagen haben, was den Roster angeht oder die Coaches. Er war ja zum Beispiel mit der Verpflichtung bzw. dem Weggang seines alten Quarterback-Coaches Van Pelt nicht so einverstanden. Da ist nicht so bekannt, was er genau will, aber angeblich hätte er gerne mehr Mitbestimmung im Vertrag stehen. Also über die Summe soll man sich wohl schon einig sein. Genau, also die Mitbestimmung denke ich auch, dass es da eher um so Kleinigkeiten geht, wie ob er bei Coaches gefragt wird, beziehungsweise bei Special, also bei, in seinem Fall hat der Quarterback-Coach, ob er eventuell die Möglichkeit hat, auch selber zu sagen, ich höre auf, und dann aber vorher eine bestimmte Summe schon garantiert kriegt oder ähnliches bei Retirement etc. pp. Ich denke mal, darum geht es eigentlich, um so Kleinigkeiten. Ja, genau, denke ich auch. So, dann Quarterback Nummer 2. Da gibt es jetzt das Duell, denke ich, zwischen DeShone Kizer und Brett Hundley. Bei mir relativ klar Nummer 2 DeShone Kizer. Ich sehe da auch keinen, also ich sehe da kein Duell, weil ich sehe definitiv keinen anderen als DeShone Kizer hinter ihm, hinter Aaron Rodgers. Auch abgesehen davon, dass, was ich von Hundley sonst halte und was ich letzte Saison schon über ihn gesagt habe, bin ich immer noch der Meinung, dass DeShone Kizer ein absolut talentierter Quarterback ist. Und der ist nicht umsonst geholt worden. Genau, also ich denke auch. Also nochmal ein bisschen genauer drauf kommen wir dann gleich, wenn wir zu den Wide Receivern kommen. Da erzähle ich auch nochmal ein bisschen was. Aber ich sag mal, die College-Verbindung mit St. Brown ist ja auch ganz interessant zu wissen. Ja, ja. Aber ich denke halt, also ich glaube, dass Brett Hundley, also er hat ja letzte Saison auch so Spiele gezeigt wie gegen die Steelers zum Beispiel, wo er durchaus ein bisschen beeindruckt hat. Ich glaube tatsächlich, dass so eine minimale Chance besteht, dass er vielleicht sogar Kizer übertrumpfen könnte. Nein. Nein, ganz einfach nein. Was aber auch daran liegt, und das kann ich auch ganz gut begründen, ist, dass wir, wenn man sich die Spiele von Deshaun Kaiser angeguckt hat bei den Browns, nicht ein Spiel gesehen hat, wo er schlecht gespielt hat. Er hat eigentlich immer geliefert und es lag meistens daran, dass es irgendwo an den ganz kleinen Stellschrauben war. Die Spiele waren alle knapp von ihm. Also durch allein das Spiel gegen uns. Also das hätte auch ganz böse sein enden können für uns. Hätten wir nicht wirklich im letzten Moment noch uns wirklich noch den Arsch gerettet. Ja, auf jeden Fall. Kleiner Funfact zu den Browns. Jarvis Landry hatte heute oder gestern, glaube ich, getweetet, wenn alles gut läuft, könnten die Browns dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Da musste ich dann doch lachen. Okay, dann, nachdem wir bei Deshaun Kaiser waren, ich denke, Brett Hundley haben wir auch schon ein bisschen damit abgearbeitet, steht bei mir dann nach Zach Treiner als quasi in Anführungszeichen zweiter Cut-Kandidat auf dem Programm. Brett Hundley ist außerdem nicht mehr Practice Squad berechtigt, weil er letzte Saison schon zu viele Spiele gemacht hat. Und damit wäre Brett Hundley komplett weg für die Packers. Ich warte auch noch drauf, dass es in irgendeiner Form, in irgendeiner Richtung noch einen Trade gibt. Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Hundley wegtraden, weil ich meine, wer will ihn haben? Wir hatten ja, wenn ihn jemand hätte haben wollen, hätten wir ihn schon lange abgegeben. Weiß ich nicht. Also ich bin mir da noch nicht sicher. Ja, also kurz für die Zuhörer, die wissen das jetzt nicht. Alex und ich hatten vor dem Podcast kurz über die Seahawks geredet. Sollte da ein Russell Wilson verletzt sein, ist Hundley vielleicht, da fehlt ein Backup, vielleicht wäre da was oder so. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Team wirklich was für ihn hergeben wird. Also ich glaube, wenn wir da einen 7. Runden-Pick kriegen, sind wir schon sehr, sehr, sehr, sehr gut bedient. Das denke ich auch. Also das wäre dann wirklich nur so, um ein bisschen was mehr in der Tasche zu haben beim nächsten Draft. So, dann Kandidat Nummer 4 bei den Quarterbacks, unbekannt, Rookie, undrafted, Tim Boyle. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da er als undrafted Free Agent zu uns gekommen ist, gehe ich einfach davon aus, er ist die neue Absicherung, der neue Practice Squad Quarterback. Er wird gecuttet, wird ins Practice Squad gesigned. Das war letzte Saison Joe Callahan, aber Joe Callahan ist jetzt auch nicht mehr berechtigt, im Practice Squad zu sein. Und somit ist Tim Boyle da die neue Option als Quarterback Nummer 3 bei uns. Ich hatte mal so irgendwann aus reinem Interesse mal ein bisschen gegoogelt und geguckt und gemacht. Es soll kein schlechter Quarterback sein, er soll relativ talentiert sein. Ihm fehlt wohl noch wirklich so 1-2 Jahre, der hätte vielleicht, fehlt da noch die Erfahrung und so, aber das könnte wirklich so einer sein für später irgendwann vielleicht. Mal gucken. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. So, kommen wir als nächstes zu den Running Backs. Da ist die ganze Sache alles so ein bisschen komplizierter. Da gibt es keine klare Reihenfolge. Ich persönlich favorisiere Aaron Jones, deswegen würde ich mit dem jetzt einfach mal anfangen, ihn zu besprechen. Klar dabei zu sagen ist aber auch, Aaron Jones ist die ersten 2 Spiele suspendiert. Der hat letztes Jahr, wurde er im Auto mit nach Marihuana-Konsum erwischt. Nicht so geil. Fehlt die 2 ersten Spiele und wird somit definitiv nicht Starter am Anfang sein. Aber ich glaube, dass Aaron Jones mit seinem Big-Play-Potenzial, der hat letztes Jahr so geniale Dinger rausgerissen, dass er da im Laufe der Saison zumindest in die Rotation wieder reinkommt, problemlos. Da sollte er sich keine Sorgen drum machen. Ja, ich denke mal, es wird wieder auf die 3, er wird auch wieder als Starter sein, wenn er im Prinzip, ich glaube nicht, also ich glaube, die 2 Spiele, gut, das hat er sich selber zuzuschreiben, ist dumm gelaufen. Ich denke mal, das wird trotzdem danach, wird er, denke ich mal, als Starter auf dem Platz stehen. Aber wir haben ja eh ein Luxusproblem. Also sind wir mal ehrlich, wenn wir alles so viel hätten wie gute Running Backs, meine Fresse, dann hätten wir echt dann würde ich sehr, sehr positiv in die Zukunft gucken. Ja, wer hätte gedacht, dass wir als Packers das noch sagen können? Ja, das ist auch, glaube ich, also für mich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir wirklich so ein ausgeglichenes Running Back Squad. Ja, dann kommen wir zum, in Anführungszeichen, Nummer 2 Running Back. Er ist bei mir deshalb die Nummer 2, Ist bei mir Jamal Williams, aus dem Grund, weil ich Ty Montgomery nicht als puren Running Back sehe. Ich denke, er ist auch so ein bisschen so die variable Option. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch mit Jimmy Graham, dazu kommen wir später nochmal, sehr variable Aufstellungen spielen werden. Schneller Wechsel zwischen Tight End und Wide Receiver, einfach nur durch das Verschieben von Positionen. Bei sowas sehe ich Ty Montgomery auch. Und deshalb ist Ty Montgomery mein Running Back Nummer 3. Aber erstmal an 2, Jamal Williams hat letzte Saison unglaublich gut gespielt, war immer da, wenn sich jemand verletzt hat, ist erst für Montgomery eingesprungen, dann für Jones eingesprungen, dann war er selbst Starter, dann ist er später wieder für Jones eingesprungen. Also es hat immer geklappt, er war eigentlich immer da, wenn man ihn gebraucht hat, und er hat es gut gemacht. Er ist nicht so der Power Running Back wie Jones, aber trotzdem kann er das gut. Er kann Bälle fangen, er ist eher so ein Third Down Back. Gefällt mir echt gut eigentlich. Was er hat, also das muss man wirklich, das ist das Wichtigste bei dem Running Back meiner Meinung nach. Er hat also wirklich diese Gabe, dass er einfach nicht stehen bleibt. Er ist trotz, wenn schon 2-3 Leute an ihm dranhängen, er hat immer noch die Beine in Bewegung, holt nochmal, sag ich mal, 2 Yards oder 1 Yard nach dem Tackle und kann Tackle brechen teilweise sehr gut. Da hat er wirklich, dadurch, dass er halt zwar kein Power Running Back ist wie ein Le'Veon Bell oder so, der wirklich mit dem Kopf da einfach nur durchrennt. Er ist wirklich solide, macht seine Yards und hat das Auge für Lücken. Also und er hat halt die Beine immer in Bewegung. Das ist wirklich das Wichtigste beim Running Back, dass die Beine in Bewegung sind. Das hat er halt durchgehend. Ja, dann kommt als Nummer 3, wie eben schon angedeutet, Ty Montgomery. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er sehr variabel eingesetzt wird. Ich denke, dass er halt zu Beginn, solange Aaron Jones nicht da ist, die 2 Spiele auf jeden Fall das Running Back Duo zusammen mit Williams machen wird. Danach wird er wahrscheinlich von Jones abgelöst und wird halt wirklich in so eine variable Rolle reinsetzen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Montgomery vielleicht sogar fest auf den Wide Receiver Platz kommt. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie es bei den Wide Receivers funktioniert, da kommen wir gleich auch nochmal zu, aber ich meine, den meisten wird bekannt sein, wir haben aktuell 2 Starting Wide Receiver und danach kommen erstmal viele Rookies und Contender. Auch da kann ich mir vorstellen, dass Montgomery vielleicht eine Rolle spielt. Ich sehe ihn also eher so in dem Tight End Bereich, wenn überhaupt, weil ich glaube, von der Athletik her und von der Schnelligkeit her und für tiefe Pässe haben wir auch bei den Rookies im Wide Receiver Squad genug Leute, die das ausführen können. Aber ich denke mal, Running Back Time Montgomery Optionen auf das Tight End Spiel, um es ein bisschen flexibler zu machen, denke ich eher. Ja, dann kommen wir zum bei mir Running Back Nummer 4. Gleich dazu gesagt, in meinen Augen wird er gecuttet werden. Auch wie Tim Boyle wird er wahrscheinlich ins Practice Squad kommen. Das ist die Nummer 3 aus dem letztjährigen Draft, Devante Mays. Hat letzte Saison eher scheiße ausgesehen. Entschuldigung für den Ausdruck, aber er hat seine ersten 2 Runs den Ball gefummelt. Das ist auf jeden Fall nicht cool. Und da muss er jetzt echt dran arbeiten. Ich denke, dass er die Chance übers Practice Squad nochmal bekommen wird. Er ist noch eligible fürs Practice Squad, er hat nur 8 Spiele gespielt, erst ab dem 9. zählt es als ganze Saison und er wäre somit raus. Und ich denke, er wird wie auch diese Saison übers Practice Squad kommen. Und falls dann, ich meine, wir hatten alle 3 Running Backs waren letzte Saison stellenweise verletzt. Am Ende waren 2 davon komplett raus, Jones und Montgomery. Ich denke, dann schlägt die Stunde von Mays, dass er dann auch wieder aufrutschen kann, falls sich jemand verletzt und dann es hoffentlich besser macht als letzte Saison. Ja, das ist also auch, war auch in dem, bei den Draft Reports, das, was bei Mace angesprochen wurde, war halt wirklich, dass er eine absolut schlechte Board Security hat. Also, ich hoffe, wie gesagt, ich würde es ihm wünschen, wie du schon sagtest, Practice Squad und dann abwarten und seine Chance nutzen. Ob es funktioniert, ich bezweifle, dass er wirklich irgendwann mal fest irgendwie bei den Packers als Running Back laufen würde. Aber, wie gesagt, vielleicht ändert sich ja noch was und seine Ball Security wird besser. Dann könnte das ja wirklich was werden. So, dann haben wir aktuell noch eine Nummer 5 im Kader. verzeiht mir, falls ich den Namen falsch ausspreche, Joël Bouagnon oder irgendwie sowas in die Richtung, kam auch 2017 in die NFL, undrafted Free Agent bei den Bears, ungeliebt. Wurde noch vor der Saison entlassen, hat die 2017er Saison ohne Team verbracht und wurde Anfang des Jahres von uns mit einem Reserve Future Contract ausgestattet. Das heißt, ich gehe davon aus, er wird auch sehr wahrscheinlich gecuttet werden und höchstens eine Option fürs Practice Squad sein. Ja, sehe ich auch so, da bin ich völlig bei dir. Habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht auf der Uhr gehabt, irgendwie letzte Saison auch, als er verpflichtet wurde. Ist ein relativer No-Name. Mal abwarten. Also er ist, er kommt aus Northern Illinois von der University und hat da in, ich glaube, es sind drei Saisons 1300 Yards knapp gelaufen oder sowas. Also es klingt schon nicht schlecht, aber er war halt auch nicht an einem Division One College und so richtig überzeugt hat er halt nicht. Also es gibt, ich habe noch von niemandem gehört, der jetzt gesagt hat, ey, also die meisten kennen den Namen nicht mal und niemand kennt ihn so gut, dass er sagen könnte, okay, der wird was sein. Ich bin gespannt, Vielleicht kann er Mays aus dem Practice Squad vertreiben, vielleicht sind sie zusammen im Practice Squad, aber ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er es in den 53-Mann-Kader schafft. Ja, glaube ich auch nicht. So, bei den Fullbacks fangen wir an mit Aaron Ripkowski. Für mich ist es relativ klar, dass wenn wir mit einem Fullback weitermachen, werden wir sehr wahrscheinlich mit Ripkowski weitermachen. Ja. Ripkowski hat eine gute letzte Saison gespielt, würde ich sagen. Wenn er als Fullback auf dem Feld stand, hat er alles gut gemacht. Er war öfter mal eine Anspielstation, was halt dann immer überraschend ist, weil ein Fullback ist ja in der Regel ein Vorblocker und kein Spieler selbst, der den Ball, mit dem Ball was macht. Ja, fraglich, ob er im... Ich meine, wir bauen ja viel neu auf dieses Jahr. Neues Playbook und so weiter, ob er da halt noch eine Rolle spielt. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall mit Ripkowski gehen werden. Das wird für alle Fullbacks. Das wird für alle Fullbacks ein Problem. Weil dank der neuen Regelauslegung auch ist eigentlich Rest in Peace Fullback. Weil das war nun mal der Mann, immer die, wenn er einen Ball gekriegt hat, sind sie immer im Kopf voraus, irgendwie rein ins Getümmel. Das ist jetzt durch diese neue Helmet-Regel komplett verboten und unmöglich gemacht worden. Entweder wird das wirklich nur noch auf dieses auf die Blocking-Geschichten laufen, oder aber die Fullbacks werden in der nächsten Zeit entweder auch eher so in den Running Back Bereich gehen oder wird sich was Neues anfangen lassen. Ich denke mal, dass die Coaches da sich was einfallen lassen werden. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so passiert. Da hätten wir dann theoretisch auch noch Joe Carriage bei den Fullbacks. Ja, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass wir mit zwei Fullbacks in die Saison gehen werden. Carriage war schon 2 Jahre im Practice Squad. Er wäre, also es ist, kurz um es zu erklären, man kann im Practice Squad können, darf man in der Theorie nur 2 Saisons sein. Man darf noch keine Saison im Roster gewesen sein. Das bedeutet, dass man in mindestens 9 Spielen, also ab dem 9. Spiel, dass man im aktiven Kader von einem Spieltag stand, zählt es als gespielte Saison. Carriage hat noch keine gespielte Saison, hat aber schon 2 Seasons im Practice Squad verbracht. Und es gibt Ausnahmeregelungen, dass eine gewisse Anzahl Spieler jedes Jahr auch eine 3. Saison im Practice Squad sein dürfen. Ich weiß leider nicht, okay, wie viele das sind. Aber da, ich glaube, wir hätten niemand, der jetzt das 3. Jahr im Practice Squad verbringt. Das heißt, da wäre Joe Carriage auf jeden Fall eine Option. Ob das sinnvoll ist, weiß ich aber nicht. Ja, aber denke ich auch. Da bin ich bei dir. So, dann sind wir von den Running Backs komplett durch. Dann kommen wir zu den Wide Receivern. Klar, oh, jetzt wird's spannend. Ich denke, da brauchen wir erstmal... Über die Option 1 brauchen wir nicht diskutieren. Davante Adams. Ja. Punkt. Der ist so unglaublich gut. Der hat, ich glaube, mit Rodgers ein Quarterback-Rating von 115 letzte Saison gehabt. Und mit Brett Hundley eine Quarterback-Rating von 105. Also selbst mit einem schlechten Quarterback ist er unglaublich gut. Also das ist für mich indiskutabel. Er hat, kriegt die Nummer 1 Bezahlung, Nelson ist weg, Adams ist für mich die klare Nummer 1. Bin bei dir. Dann Nummer 2. Was bitte? Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Also Davante Adams ist ganz klar. Genau. Dann die Nummer 2 / Slot Receiver, das ist so ein bisschen diskutabel, ist Randall Cobb. Er ist meiner Meinung nach, wenn man aufreiht, klar der Nummer 2 Receiver. Er ist aber eben kein Outside Receiver, so wie Adams oder halt beispielsweise unsere drei neu gedrafteten, kommen wir gleich drauf, sondern er ist halt am allerbesten im Slot. Und denke, da wird er auch bleiben. Ja, wird er. Jetzt wird's richtig spannend. Ich habe mir das angeschaut und habe mir rausgesucht, wen ich auf die Nummer 3 setzen würde. Lange überlegt, nämlich einen von den Rookies. Wir haben Yancey aus dem Practice Squad dabei. Wir haben Trevor Davis theoretisch im Mix dabei. Wir haben Geronimo Allison dabei. Und wir haben den ich eigentlich jetzt als Nummer 3 vermutet hat mit dem Gedanken, vielleicht schafft er es, den Schritt nach vorne zu machen. Und jetzt hat er aufgehört und hat gesagt, er retired und möchte nicht mehr Football spielen. Michael Clark. Kam für mich sehr überraschend. Ja. Also kurz zur Geschichte dazu. Eigentlich wusste davon keiner Bescheid und jetzt halt zu den Trainingscamps bei der Auftaktspressekonferenz wurde er von den Packers auf die Reserve Did Not Report Liste gesetzt, also auf, im Prinzip auf die Liste für die Leute, die nicht da waren, und die Packers Journalisten in Amerika haben halt wohl herausgefunden, dass er aufhören möchte, Football zu spielen. Ich kann es mir eigentlich nicht erklären, wobei man dazu sagen muss, ich habe die Minicamps nicht gesehen. Vielleicht war es so, dass die in den Minicamps die Rookie-Receiver ihm schon so weit voraus waren, dass er gesagt hat, okay, die haben mir jetzt drei Leute vor die Nase gesetzt, dazu kommt Allison, dazu kommt Yancey. Ich schaff's einfach nicht und dann höre ich jetzt auf, bevor ich versage und versuch's nochmal anders. Ich meine, er hat im College Basketball gespielt, vielleicht kann er da einsteigen, ich weiß es nicht genau. Okay, ja, ich denke auch mal, dass es darauf hinausläuft. Wenn man sich alleine die Rookie-Class anguckt, was wir an Wide Receivern geholt haben, die sind alle sehr athletisch, alle sehr, sehr fertig im Prinzip schon. Das ist wirklich jetzt nur noch Feinarbeit, da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, der ist noch nicht NFL-ready. Ja. Von daher denke ich mal, dass er einfach gesagt hat, okay, scheiß drauf, ich habe keinen Bock, mich da abzuackern. Ich habe meinen Abschluss gemacht im College. Ich kann auch was anderes machen. Ich habe meinen Traum gemacht. Ich habe bei einem NFL-Team gespielt und jetzt mache ich halt was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich persönlich finde es schade, weil ich wirklich von ihm erwartet hatte, dass er es schafft, vielleicht den Schritt nach oben zu machen und der Nummer 3 Receiver der kommenden Saison zu werden. Aber naja, was nicht ist, ist nicht. Ja. Dann kommen wir danach zu meiner Nummer 4, jetzt Nummer 3 ohne Michael Clark, ist Geronimo Allison. Ja. Es ist alles so ein bisschen wackelig. Ich müsste jetzt noch abwarten. Also ich meine, die Trainingscamps haben ja heute, also für die Podcast-Hörer, wir nehmen es am Donnerstag, den 26. abends auf. Die haben heute angefangen. Wird man sehen, wer sich da jetzt absetzen kann. Aber ich denke, Geronimo Allison hat die besten Chancen von allen. Und ich glaube, dass er am Ende wahrscheinlich auch das Rennen machen wird, zumindest zum Saisonstart die Nummer 3 zu sein. Ja. Was bei Allen halt der Vorteil ist, er ist halt auch ein bisschen Allison, erfahrener. Allison meinst du? Allison, genau. Ist erfahrener. Ein bisschen hat einen, ich sag mal, hat ein gutes Spielverständnis. Kann fangen, hat keine Butterfinger. Ja, ist auf 3 ganz gut aufgehoben. Ja, so wo ich bei Wenn Allison der so ein bisschen, dazwischen haut, wo ich bei Allison so ein bisschen Probleme sehe, ist im Route Running. Also er ist Ich meine, die spektakulärsten Catches hat Allison immer gemacht, wenn er gerade das Feld runtergerannt ist und Rodgers ihm den Ball in die Hand gelegt hat. Ja. Allison war außerdem der, der letzte Saison gegen die Panthers den entscheidenden Ball gefumbelt hat. Wo ja auch wieder so eine Diskussion war, war es vorher ein Catch oder nicht oder wie auch immer. Wird jetzt einfacher mit der neuen Catch-Rule. Alles in allem denke ich, Allison wird eine okay Nummer 3 sein, wird zum Saisonstart Nummer 3 spielen, zum Saisonende aber vielleicht nicht mal mehr im Starting-Line-Up stehen. Ja, bis dahin sind die Rookies soweit durch. Na, außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich meine, wir haben theoretisch 2 Tight Ends. Wir können 2 Tight End Sets spielen. Wir können ein Set mit einem Tight End und 2 Running Backs spielen, wo dann auch nur 2 Receiver auf dem Feld stehen. Also es ist nicht unbedingt notwendig, 3 Wide Receiver auf dem Feld zu haben. Ja, richtig. Beziehungsweise mit Jimmy Graham hat man einen optionalen dritten Wide Receiver auf dem Feld stehen. Wenn man dann noch Montgomery aufs Feld stellt, hat man quasi schon fast 4 Wide Receiver auf dem Feld stehen. Ja, wobei ich sagen muss, ich sehe Graham eher auf der Wide Receiver Arbeit machen als Montgomery. Weil Montgomery hat den Vorteil, er kann blocken im Zweifelsfall. Was bei Graham eigentlich nicht so perfekt aussah immer. Wobei ich da auch abwarte, in seinen guten Zeiten bei den Seahawks war einer meiner Lieblingsspieler bei Seattle. Habe mich dementsprechend auch sehr gefreut, als er jetzt gesigned wurde, aber ich habe auch gesehen, was letztes Jahr in Seattle passiert ist. Naja, wobei halt Seattle ist ja immer so eine Frage, wie kann man das jetzt bewerten? Kriegen wir quasi den Graham von Seattle oder kriegen wir den Graham von den Saints? Ich denke, kommen wir am besten gleich nochmal drauf, wenn wir bei den Titans angekommen sind. Genau. Meine Nummer 4, respektive Nummer 5, wenn man Clark dazu nimmt, ist Equanimeus St. Brown. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe diesen Namen ewig lang geübt. EQ, kürze ich ihn ab, fertig. Hat, wie vorher schon kurz angesprochen, habe ich einen ganzen Artikel drüber geschrieben. Den Vorteil, EQ ist der College Receiver von DeShone Kizer. In der Preseason spielt vor allem wer? Genau, die Backup Quarterbacks. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein St. Brown da seine Yards und Läufe und so weiter raushaut, die er mit Kizer im College gespielt hat, wird das ziemlich geil und eine ziemlich coole Preseason, kann ich mir vorstellen. Das könnte spektakulär werden, ja. Und da denke ich halt, er hat halt den Vorteil, dass er zumindest zu Beginn der Saison die Nummer 4 sein wird, eben weil er halt die Chance in der Preseason hat, mit einem Quarterback, den er kennt, zusammenzuspielen. Und da wird er den Vorteil haben. Wie das dann am Ende der Saison aussieht, ist fraglich, kommt drauf an. Aber ich denke zumindest, zu Beginn der Saison hat er eine große Chance, im 53-Mann-Kader zu stehen. Ja. Also wie gesagt, also ich denke, EQ St. Brown, mal weg von dem von dem Deutschland-Hype. Ich finde ihn, er hat bei Fighting Irish doch eigentlich eine recht gute, solide Saison mit Kizer gespielt. Die zweite Saison verletzungstechnisch auch ein bisschen was gehabt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, jetzt die letzte, und trotzdem eigentlich ganz gute Werte gehabt. Ja, er hatte mit Brown fast eine 1000-Yard-Saison, ich glaube, es waren 960 Yards oder sowas. Und lass mich nicht lügen, ich glaube 8 Touchdowns. Und der letzten Saison kam er auf 500 und ein paar zerquetschte. Also ja, er hatte irgendwas verletzungsbedingt, aber nichts Dramatisches. Also das Hauptproblem war da wirklich, dass die Quarterbacks einfach nicht mehr da waren. Also die hatten, ich glaube, 6 verschiedene Quarterbacks und keiner hatte das Level von Kizer. Und mit denen ist er einfach so nicht richtig klargekommen. Ja, also was man noch sagen muss, tiefe Sachen, also alles, was in die Tiefe geht, ist St. Brown wirklich stark. Er hat ist unheimlich athletisch, hat eine extrem gute Sprungkraft, muss man dazu sagen. Der kann also auch, wenn der in der Luft ist, fangen. Jeder, der diesen Move gesehen hat, erinnert sich noch an seinen Salto Touchdown. Der Mann hat echt was in den Beinen. Also das ist wirklich Kraft. Und er ist ja nicht ein Abbild von dem, was jetzt als neue Wide Receiver, aber auch bei den Cornerbacks jetzt mittlerweile immer häufiger ist, dass die immer von klein, schmal, drahtig und schnell, extrem groß, extrem kraftvoll, Jetzt bist du gerade weg. Oh, ich war weg. Why I weg? Keine Ahnung. Okay, machen wir einfach weiter. Wo war ich? Wo bin ich hängen geblieben? Dass sie von klein, schmal und kraftvoll zu immer größer werden. Okay, dann habe ich ja fast alles. Dann setze ich jetzt wieder ein. Die Athletik wird immer wichtiger bei den Wide Receivers und da ist halt so ein Spieler wie St. Brown ein Abbild. Ja, ich denke auch. Wobei man halt dazu sagen muss, das ist kein Vorteil, den St. Brown alleine für sich hat. Denn Jamon Moore und Marquez Valdes-Scantling, die anderen beiden Draft-Wide Receiver, sind beide auch riesig groß. Diese neue Klasse. Und ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber auch D'Angelo Yancey ist nicht klein. Der müsste auch knapp 1,90 sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das kommt. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, der ist da auch in der Nähe. Aber diese Draft-Class an Wide Receivers generell, die jetzt in dem Draft waren, das waren alles dieses neue System, was jetzt in den Colleges kam, dass unheimlich kraftvolle, athletische Spieler da sind. Also es ist nicht mehr so, dass die nur schnell sein müssen, sondern die sind jetzt auch unheimlich kräftig alle. Und wobei ich sagen muss, St. Brown hat halt auch von zu Hause aus irgendwie dieses Fokussierte darauf trainiert sein, unbedingt NFL-Spieler zu werden. Wir werden sehen, nächstes Jahr vielleicht sein Bruder nachkommt. Der ist noch fokussierter. Also, aber ich denke mal, vom Kopf her, vom Leistungsgedanken her, wird St. Brown ist der kompletteste. Ja, ich denke auch, da werden wir so einiges von sehen können. Dann bei mir nach St. Brown quasi die Nummer 5 dann. Auch noch im 53-Mann-Kader bei mir ist Jamon Moore. Ist der Einzige, der noch vorm Panther gedraftet wurde, um ihm das mal positiv hinzuhalten. Ist meiner Meinung nach, mal abgesehen jetzt von dem St. Brown-Ding, einfach so das Beste, was wir an den Jungs da haben. Ja. Also er gefällt mir besser als Valdes-Scantling. Er gefällt mir besser als das, was ich von Yancey gesehen habe, wobei das ehrlich gesagt nicht sehr viel ist. Und er gefällt mir auch besser als alles, was ich von den anderen gesehen habe, über die wir gleich noch sprechen. Für mich ist er erstmal die Nummer 5, wobei das halt jetzt wirklich was ist, das sind pure Vermutungen. Da kommt es jetzt wirklich drauf an, wie schlägt er sich in den Trainingscamps, im Trainingscamp, wie schlägt er sich in den Preseason-Spielen. Alles, was wir jetzt sagen, quasi, sind nur Vermutungen. Also das ist pur geraten, würde ich jetzt fast sagen. Ja, wir schießen hier ins Blaue. Ja, dann an der 6 hätte ich D'Angelo Yancey. Ich glaube, dass der Junge bereit ist, um den Schritt nach vorne zu machen. Ich bin mir unsicher, ob er es direkt schafft oder ob er vielleicht auch nochmal eine Runde übers Practice Squad dreht. Ich denke, da wird es so ein bisschen drauf ankommen, wie sich die anderen machen. Wie sich die Rookies machen, wie sich auch ein Trevor Davis zum Beispiel macht. Sind wir gespannt. Ja, ich denke mal, er wird ins Practice Squad gehen. Dann habe ich an der 7 bzw. 8, jetzt kommt nämlich die interessante Stelle. Ich bin davon ausgegangen, wir nehmen 7 Wide Receiver mit in den Active Roster. Jetzt fällt Michael Clark weg. Jetzt könnte man sagen, 6 reichen auch. Geschmackssache. Kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, wie sehr man das sich richtet. Habe ich an der 7 Marquez Valdes-Scantling als Cut mit der Practice Squad Option, kann aber natürlich sein, dass er auch im Active Roster ist oder dass er statt anderen im Active Roster ist. Wie gesagt, das ist ziemlich geraten. Ja, kommt hin. Dann haben wir noch Jake Kumerov ist ein auch ein undrafted Free Agent, auch aus dem letzten Jahr. Nee, ist sogar schon länger weg. Ist auch nicht mehr Practice Squad eligible. Also war schon 3 Jahre sogar im Practice Squad, glaube ich. Ja, war er. Er wurde 2015 von den Bengals aufgesammelt, war zwischenzeitlich bei den Patriots und ist jetzt bei uns. Von dem habe ich absolut noch nichts gesehen. Und das spricht, denke ich, auch für sich. Er ist mittlerweile 26, das heißt, er ist auch deutlich älter als die anderen. Und auch wenn ich mir so angucke, was er in Statistiken hat, wie groß er ist, so von, also wenn ich mir die Größe anschaue, wenn ich mir anschaue, wie schnell er ist, dann gibt es da nichts, was ihn irgendwie vor unsere Rookies setzt. Ja, ich denke mal, das wird auch, ja, da wird wohl der Cut ganz weit vorne sein. Ja, dann für mich ebenfalls Cut-Kandidat, Trevor Davis, hat für mich, von dem hat man viel gesehen, aber wenig Gutes. Der ist, war als Returner vor allem dabei. Ich glaube, dass als Returner ihm vor allem J.R. Alexander jetzt den Rang ablaufen kann. Es ist die Chance für unsere Wide Receiver Rookies, sich in den Final Roster zu spielen, indem sie als Returner auftrumpfen, wo dann zum Beispiel St. Brown extreme Nachteile hat, weil er nämlich im College nie Returner gespielt hat und nie Special Teams. Nee, musste er nicht. Aber ich denke, dass Trevor Davis halt wirklich überflüssig wird, dadurch, dass wir mit J.R. Alexander einen guten Returner dazu gedraftet haben. Auch wenn man natürlich sich immer fragen muss, will ich meinen First-Round-Draft-Pick jetzt als Returner verheizen? Aber ich denke, wir haben auch sonst noch genug Leute, die die Rolle machen können. Da muss man jetzt wirklich keinen schlechten Wide Receiver mit reinpushen, nur um einen Returner zu haben. Nee, richtig. So, jetzt kommen noch zwei spannende Spieler. Und zwar sind die auch erst gestern gesigned worden. Das ist einmal Adonis Jennings, auch Wide Receiver. Jennings wurde schon zu Beginn der Woche als Zugang gehandelt. Deshalb wurde am, lass mich nicht lügen, ich glaube am Dienstag, der Linebacker Paris Bennett entlassen, um den signen zu können. Und außerdem wurde dann quasi noch als Ersatz für Michael Clark, so schätze ich das ein, Kyle Lewis verpflichtet. Beide Spieler sind Spieler, die in den Minicamp-Tryouts waren, die da scheinbar irgendwie beeindruckt haben. Ich kenne sie nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Ist auch eine Wundertüte, denke ich, ähnlich wie Jake Kumerov und allgemein alles. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht einer oder vielleicht sogar beide ins Practice Squad wandern. Aber da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn sie über die Tryouts erst im Nachhinein reingekommen sind, dass da irgendwer für den 53-Mann-Kader eine Option ist. Ich denke mal, das ist jetzt einfach nur auffüllen für die Camps. So, dann kommen wir zum spannenden Thema, Tight Ends. Da haben wir an der Nummer 1 Jimmy Graham. Ja, da haben wir eben schon viel drüber diskutiert. Ist er Wide Receiver? Ist er Tight End? Wie spielt man mit ihm? Ich denke, das kommt zum einen viel drauf an, wie er sich macht, aber dann zum anderen auch, wie er halt wirklich eingebunden wird. Man kann ihn als Tight End einbinden, man kann ihn als Wide Receiver einbinden, man kann ihn auch beides auf einmal spielen und immer hin und her wechseln lassen. Es bringt halt einfach eine sehr, sehr große Variabilität in unser Spiel rein, so einen Spieler auf dem Feld zu haben. Ja, absolut. Ich bin, also wie gesagt, ich war mal ein sehr großer Fan von ihm. Bei den Saints, genauso wie am Anfang bei den Seahawks. Bei den Seahawks, sag ich ganz ehrlich, hat er mir in seinem Superjahr, war ich immer drauf, warum haben wir den nicht? Ja, jetzt haben wir ihn, aber leider Gottes war inzwischen auch eine Season, die nicht so pralle war, ne? Ja, das ist halt immer so. Ich sag mal, es ist so ein bisschen ein Glücksspiel. Welchen Graham bekommen wir? Aber ich bin zuversichtlich. Warte, ich glaube, Graham oder die Maschine, ne? Ich bin zuversichtlich, dass das was wird, weil ich meine, wir sind auch nicht die Seahawks. Wir haben einen der, wenn nicht den besten Quarterback der Liga bei uns. Wir haben eine relativ funktionierende, gute O-Line mittlerweile bei uns. Ich glaube, das wird alles relativ entspannt. Ja. Dann haben wir als Nummer 2 in Anführungszeichen der echte Tight End, den wir geholt haben. Mercedes Lewis von den Jaguars. ist eine Blocking-Maschine. Absolut. Ist, ich glaube, laut Pro Football Focus der Nummer 1 Blocking-Tight End der NFL gewesen letzte Saison. Ja. Also und auch meiner Meinung nach, das ist ein Monster. Ich kann mir vorstellen, dass Lewis vor allem zu Beginn der Saison auf der rechten, viel auf der rechten Seite stehen wird. Right Tackle unterstützen, Right Guard da so die Ecke so ein bisschen supporten. Aber was man bei Lewis auf jeden Fall nicht vergessen darf, der Junge ist auch eine Red Zone Waffe. Der kann fangen, der kann laufen, der ist groß. Also ich sag mal, der ist eine, in Sachen Receiving so eine kleine Version von Gronkowski. Dafür im Blocking aber sehr viel besser. Und Lewis gefällt mir als Verpflichtung auf der Tight End Position fast noch besser als Jimmy Graham. Lewis, meiner Meinung nach wirklich eine Waffe, also absolut. Was bei uns das Spiel damit absolut vorteilhaft macht, mit zwei Tight Ends, die in der Red Zone fangen, wenn sie gut drauf sind, in der Red Zone absolut perfekt stehen können und auch fangen können, das macht unser Offensivspiel dieses Jahr um eine Nuance nochmal einen Ticken besser, bin ich der Meinung. Und die Blocking Fähigkeiten von Lewis, da freue ich mich drauf. Da werden einige Defensive-Spieler Schmerzen kriegen. Ja, dann ist quasi die Frage, wer ist denn Nummer 3 Tight End? Letztjähriger Nummer 2 nach dem Abgang vom Herrn Bennett Nummer 1 Tight End war Lance Kendricks. Ich glaube, dass Emmanuel Bird es schaffen kann, nicht dass er es tut, aber dass er es kann, Lance Kendricks schon überholen und es in den 53-Mann-Kader zu schaffen, weil Lance Kendricks eigentlich schon immer nur Durchschnitt war. Er war noch nie der Typ, wo ich gesagt habe, dass der hat das Potenzial, irgendwann mal Nummer 1 Talent zu sein, und er war auch letztes Jahr bei uns eher schlecht als recht Nummer 1 Talent. Absolut. Und ich glaube, Emmanuel Bird, der gefällt mir eigentlich, der Junge, und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht diesen Schritt schon macht. Andernfalls ist Bird auf jeden Fall ein Kandidat für Practice Squad, und im Laufe der Saison kommt er dann rein, hoffentlich. Wenn ein Kendricks enttäuscht oder irgendwer sich verletzt oder. Ja, ich denke auch. Das wird 53, das wird ein Practice Squad Spieler mit der aber auch wirklich, wenn es hart auf hart kommt, ready ist to take off. Genau. Dann, wie gesagt, Lance Kendricks. Ja, also ich habe ihn auf meiner Liste als gecuttete Nummer 4 stehen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Bird noch nicht so weit ist und ins Practice Squad geht und Kendricks die Nummer 3 macht. Wobei ich halt sagen muss, dass Kendricks ziemlich teuer ist für eine Nummer 3. Werden wir sehen. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob man sagt, man nimmt sogar einen vierten Tight End mit. Eben weil Graham so ein variabler Tight End ist. Und ich sag mal, wenn wir mal so viele gute Tight Ends haben, wieso sie nicht nutzen? Ja, richtig. Kann man ja einiges an Unruhe stiften, auch in den kurzen Pässen auch. Ja, ich bin mal gespannt. Genau, also da werden wir auf jeden Fall sehr viel sehen, denke ich. Das wird interessant zu sehen. Bird und Kendricks sind die zwei Spieler, die meiner Meinung nach bei den Tight Ends echt zu beobachten sind. Dann danach haben wir noch drei andere Tight Ends, die fertige ich jetzt mal in einer Reihe ab, die kenne ich alle drei nicht. Robert Tonyan, Kevin Rader und Ryan Smith. Vielleicht sind es alles drei Practice-Squad-Kandidaten, vielleicht fliegen sie auch alle drei raus, wie gesagt, kenne ich nicht. Wird man mal sehen, ob die überhaupt Raps kriegen in den Preseason-Games oder ob sie halt wirklich aktuell nur da sind, um den 90-Mann-Roster aufzufüllen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. So, dann kommen wir mal weg von den Passempfängern. Offensive Line. Fangen wir an mit den Tackles. Ich denke, klar unbestritten, Left Tackle Nummer 1, David Bakhtiari. Brauchen wir nicht diskutieren. Nein. Einer der besten Tackles der NFL. Sogar der beste, laut Pro Football Focus, der beste Pass-Blocking-Tackle der NFL. Ja. Dann ein bisschen kontroverses Thema. Als Right Tackle Brian Bulaga startet in die Saison auf der PUP-Liste, also auf der Verletztenliste. hat immer noch mit seiner, ich glaube, es war Knöchel, Achillessehnenverletzung, wenn ich mich richtig, richtig in Erinnerung habe, hat er immer noch mit zu kämpfen. Gestern zum Trainings, zu den Pressekonferenzen hatten daraufhin dann alle Journalisten gesagt, der wird wahrscheinlich nicht zur Saison fertig sein. Es war, glaube ich, Mark Murphy hat das gesagt. Heute im Laufe des Tages hatte gesagt, Brian Bulaga, es wird erwartet, dass er zum Auftaktspiel fit ist. Ich bin gespannt. Das war ja auch diese Aussage beim Coaches Breakfast kurz nach den bei der Hall of Fame Woche. Da war ja auch gab es ja dieses Coaches Breakfast und da hat ja McCarthy auch gesagt, er geht davon aus, dass Bulaga fit ist. Ja, also da bin ich gespannt. Ja, da werden wir mal sehen, was da passiert. Es werden die Stimmen auch immer lauter, die sagen, ey, Bulaga ist zu alt, der ist sowieso nur noch verletzt, wirf ihn raus. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dafür ist er zu gut. Ja, eben. Also das sind aber auch meistens die Stimmen, die dann sprechen in dem Moment, die einfach der Meinung sind, dass da endlich irgendwo ein Wechsel gemacht werden sollte. Nur ich sehe das auch nicht, Bulaga ist, wenn er fit ist, eine absolut auf der Tackle-Position nicht zu ersetzen. Mir würde momentan keiner einfallen, den man da hinstellen konnte in dem Moment. Naja, dahinter kommt halt Jason Spriggs, der das letzte Saison schon gemacht hat. Ja, aber ist das für mich auch Spriggs ist für mich auch klare Nummer 3 bei uns im Roster. Ja. Er ist der hat letztes Jahr nicht auf Top-Niveau gemacht, aber er hat es gut gemacht. Ja. Und ich denke, dass er als Nummer 3 dahinter hinter den beiden bleiben wird. Ja, natürlich. Das ist okay. Also ich denke mal, bei der O-Line zum Beispiel sehe ich das immer. Wir haben nie eine schlechte O-Line gehabt. Also ja, denke ich auch. Also wir hatten nie so eine richtig miese O-Line. Aber wir hatten immer unsere Probleme. Also es gab in den letzten Jahren vor allem verletzungstechnisch immer wieder Ausfälle, wo dann hin und her geschoben werden musste. Rodgers rennt raus, Rodgers rennt weg, Rodgers muss verlängern. Und das war immer wieder kritisch. Aber ich denke, jetzt momentan sind wir echt an einem guten Punkt mit der O-Line. Ja. Also wenn Bulaga fit wird und Spriggs noch ein bisschen besser hinkommt, dann wir dann noch die rechte Guard-Position hinkriegen, ich glaube, dann könnte das diese Saison echt was werden, spätestens nächste Saison. Ich bin gespannt. Ich rechne schon diese Saison damit. Dann haben wir dahinter auf der Nummer 4 Byron Bell. Lass mich gerade mal nachschauen. Ich habe total vergessen, wo der Junge herkommt. Genau, von den Cowboys. Er hat letzte Saison bei den Cowboys gespielt. Davor bei den Titans und bei den Panthers. Ist kein Top-Tackle à la Bulaga. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall um die Backup-Rolle mitkämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Bell statt Spriggs in den Kader aufnehmen. Da muss man halt auch ehrlich sagen, dass Spriggs 5 Jahre jünger ist und man in ihm vielleicht so ein bisschen auch die Zukunft auf Right Tackle hinter Bulaga aufbauen will. Und das sehe ich halt bei Byron Bell nicht, weil er ist auch schon zu alt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man ihn eventuell als 4. Tackle nimmt. Ja. Oder wenn Bulaga halt zum Saisonbeginn nicht fit ist, wird Bell wahrscheinlich der Backup von Bakhtiari und Spriggs sein, denke ich. Ja. Dann haben wir noch eine 5 und eine 6, das sind Kyle Murphy und Alex Light. Beide sind zu uns gekommen, undrafted, glaube ich. Und ich denke, dass vor allem Alex Light ist, glaube ich, der bisher von den Medien so ein bisschen besser gesprochen wurde, sage ich mal. Ja. Ich denke, das könnte der sein, der wahrscheinlich den Weg ins Practice Squad findet, vielleicht beide. Ich denke mal auch beide ins Practice Squad gehen. Dann haben wir die Offensive Guards. Für mich ganz klar, Left Guard, Lane Taylor, auch diskussionsfrei, hat ein bisschen Injury-Probleme jetzt. Kam wohl verletzt ins Camp, hat irgendwas am Knie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Steht aber nicht auf der PUP-Liste. Er trainiert nur ein bisschen sanfter. Also, Das ist auch so eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe. Die Jungs sind, also das ist Jungs, die wissen alle, wie sie sich in der Offseason wie sie zu trainieren haben. Die kriegen eigentlich immer irgendwie von ihren Personal Coaches ihre Klamotten. Und eigentlich wissen die auch, dass die wie weit sie gehen können im Training. Wie die es immer wieder schaffen, sich im Sommertraining irgendwie vor den Camps noch zu verletzen. Das ist mir echt ein Rätsel. Das ist genauso ein Rätsel. Ich kann das immer nur damit abkanzeln, dass diese ganzen Spieler während der Saison die ganze Zeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche unter Kontrolle sind. Und dann werden die einfach mal losgelassen für ein paar Wochen. Das ist genauso wie mit den ganzen Drogengeschichten und Party-Exzessen etc. pp. Und Blödsinn und Juicen und so. Ich verstehe es nicht, wie dass die heute, die haben doch alle irgendwo wenigstens ein bisschen Hirn. Die waren ja alle auf dem College. Dass die das nicht raffen, dass die dann ein bisschen auf sich achten. Vor allem jetzt in der Zeit heute, wir sind sportmedizinisch so weit und dass die es immer noch nicht kapieren. Ich verstehe es nicht. Ja, ich denke, das ist immer so eine Sache für sich. Aber naja, da muss man halt schauen. Ich denke, Lane Taylor wird da, der ist ja auch kein junger Hase mehr. Der wird auch wissen, was los ist, und der trainiert jetzt halt ein bisschen sanfter und dann wird er auch wieder voll einsteigen. Ja, und von so jemandem erwarte ich erst recht, dass er im Sommer auf sich aufpasst. Ja, in der Theorie auf jeden Fall, aber ich sag mal, so ein bisschen was kann halt immer passieren. Es ist ja auch, er steht ja nicht auf der PUP-Liste. Es ist keine dramatische Verletzung. Er macht halt einfach langsam im Trainingscamp. So, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden. Ach nee, erst kommen wir zu Justin McCray. Ist aktuell mein Kandidat für den Right Guard. Hat letzte Saison ein bisschen Right Tackle ausgeholfen, hat Right Guard gespielt. Right Guard sind wir halt echt nicht gut besetzt, Stand jetzt. Brauchen wir dringend. Ich kann mir vorstellen, dass halt Justin McCray zu Saisonstart das erstmal übernehmen wird. Das ist so mein Gedanke. Alternativ hätten wir auf der Position noch Lucas Patrick, der auch letzte Saison 2 oder 3 Spiele oder so auf Guard gestartet ist und so ein bisschen ausgewechselt hat. Hat mal Tackle gespielt, hat mal Guard gespielt, hat so ein bisschen, war quasi überall, wo er gebraucht wurde. Den sehe ich auch im Roster. Der spannende Punkt, den habe ich sogar noch vor Patrick auf meiner Liste stehen, Cole Madison. Ist der Draftpick aus der, lass mich nicht lügen, 5. Runde dieses Jahr. Oder war es die 6.? Ich glaube, es war die 5. Weiß ich auch nicht. Ist gelernter Offensive Tackle. Soll aber bei den Packers als Guard eingesetzt werden. Wurde als Guard gedraftet und steht auch im Roster bei den Packers als Guard drin. Ja, dann wird das auch spielen. Ich denke, das brauchen wir dringend. Keine Frage. Ja, Madison ist halt so die. Noch? Madison ist halt aktuell so die interessante Position. Denn ja. Madison ist neben Michael Clark der 2. Spieler, der auf der Reserve Did Not Report Liste des Trainingscamp steht. Mittlerweile gibt es offizielle Aussagen dazu, und zwar sagte auch Murphy, glaube ich, oder was, McCarthy, oder wer war es? Vielleicht war es auch gute Kunst, ich habe es schon wieder, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls wurde auch offiziell gesagt, es traf überraschend, dass er nicht da war, aber es sind wohl irgendwelche persönlichen Probleme. Es ist nicht wie bei Michael Clark, dass er aufhören möchte. Er ist halt einfach nicht da. Ich bin mal gespannt, wenn er zu lange fehlt, kann ich mir schlecht vorstellen, dass er wirklich eine Option ist diese Saison. Aber wenn er noch, ja, morgen oder vielleicht am Samstag wieder ins Trainingscamp dazukommt, vielleicht am Montag wieder einsteigt, dann kann ich mir doch vorstellen, dass er bei der Rolle bleibt, die ich für ihn vorgesehen habe, und zwar als Backup Competing for Starter. Also er wird höchstwahrscheinlich nicht zu Saisonbeginn ein Starter sein, aber meines Erachtens nach zu Saisonende. Und zwar bin ich mir da gar nicht mal so sicher, ob das wirklich auf Right Guard sein wird oder ob er vielleicht sogar für Bulaga auf Right Tackle reinrutschen kann. Er wird beide spielen können, also von daher. Na, also er ist, kurz zu ihm an sich, er ist eigentlich, wie gesagt, gelernter Tackle, hat aber eher kurze Arme und allgemein hat er mehr so die Statur für einen Guard und deshalb soll man ihn wohl auf Guard umschulen wollen, beziehungsweise mit ihm auf Guard spielen wollen. Er hat im College, glaube ich, auch stellenweise Guard gespielt, aber halt hauptsächlich Tackle. Was da genau passiert, werden wir sehen. Dann kommt... Ja, müssen wir mal schauen. Dann kommt nach der 4 Lucas Patrick, den hatten wir eben schon angesprochen, kommt auf der 5 Kofi Amichia. Der war letztes Jahr im Practice Squad und ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr vielleicht nochmal eine Runde durchs Practice Squad läuft. Ja, gerade im Practice Squad. Genau, also er hat noch kein Spiel gespielt, er hat noch nicht so richtig gezeigt, ich habe ihn auch noch nicht richtig gesehen. Da wird sich auch herausstellen, ob er wirklich eine Option ist, aber wahrscheinlich wird er noch ein Jahr im Practice Squad liegen. Und dann halt erst im Falle von Verletzungen aufrutschen. Ja. Und dann haben wir nochmal zwei Jungs, die man eigentlich nicht kennt, sind Adam Pankey und Ethan Cooper. Wie bei Kyle Mercy und Alex Light bei den Tackles auch wahrscheinlich vorgesehen, um aufzufüllen, mal auszutesten. Vielleicht schafft es einer oder beide ins Practice Squad, werden wir sehen. Ja, wer auch nicht. So, dann beim Center sind wir... Also da ist es relativ einfach. Da haben wir Corey Linsley, der hat einen neuen Vertrag bekommen. Der ist ein Top-Center. Und ja, der wird auch relativ sicher auf Center spielen. Dahinter haben wir Dylan Day und Austin Davis. Kenne ich beide nicht. Dylan Day soll angeblich der bessere sein. Vielleicht ist der Kandidat fürs Practice Squad. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer von beiden den Final Roster schafft. Ich auch nicht. Ja, und das war's. Wenn du einmal einen Center hast und der funktioniert, dann lässt du ihn und dem auch noch einen Vertrag ausstattest. Nein. Definitiv, auf jeden Fall. So, dann kommen wir ohne Michael Clark komme ich jetzt auf 25 Offense-Spieler, die ich in den Kader mitnehmen will. Das ist 53 abgezogen, 3 Special-Teamern, genau die Hälfte. Passt ziemlich gut und das ist so meine Prediction, wo man halt dazu sagen muss, dass das halt ziemlich viel Zufall halt noch drin ist. Ja, richtig. Dann gehen wir mal die Defense durch. Bei der Defense geht das alles ein bisschen schneller, nicht so viele Einzelrollen, bisschen gefasster. Defensive Line, relativ klar, wir haben Kenny Clark, ist ein Top-Spieler. Wir haben Mike Daniels, wir haben Mo Wilkerson dazu bekommen und noch vom letzten Jahr Dean Laurie. Das sind so die 4, die wahrscheinlich die Starting-Rotation machen werden. Dann haben wir noch den letztjährigen Draftpick Montravius Adams, der auch wahrscheinlich in den Final Roster kommen wird und dann rotieren wird, ein bisschen aushelfen wird. Mal gucken, vielleicht ist er auch so gut, dass er es schon schafft, jemandem den Starting-Platz wegzunehmen. Werden wir sehen. Ja, also ich habe mir die D-Line angeguckt, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich sehe das auch so. Ja, dann haben wir noch aus dem diesjährigen... Wobei ich sagen muss, wo ich echt gespannt bin, ist bei Davis. Und da bin ich echt gespannt. Also wie er sich entwickelt diese Saison. Da bin ich mal... Wir haben seit langem, also wirklich letzte Saison am Anfang der Saison haben wir immer das Problem gehabt, dass wir nicht wussten, ob unsere D-Line halten wird. Wie spielt unsere D-Line, war ja immer so ein bisschen das Angstkind bei uns in den letzten Jahren. Und letztes Jahr war es das erste Mal seit ganz vielen Jahren, dass ich das Gefühl hatte, wir haben sogar eine sehr starke D-Line. Und das wird sich nicht viel verändern diese Saison. Ich glaube sogar, dass wir mit Mo Wilkerson, wenn er an alte Leistungen anknüpfen kann, was ich hoffe, was er ja unter Pettine schon gemacht hat, eine der Top-D-Lines der NFL haben werden. Wilkerson ist eine ganz interessante Geschichte. Unter Pettine hatte er schon ein wirklich, wenn ich meine Jets waren, bei den Jets hatte er damals ein Bombenjahr unter ihm gehabt. viele Jets-Fans haben, als der Trade bekannt wurde, echt gesagt, da habt ihr den besten Mann, den wir in der D-Line hatten, gekriegt. Freue ich mich drüber. Bin echt gespannt. Besonders wenn er abliefert, dann wird das ganz eklig. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also ich sag mal, wir haben eine gute D-Line mit Clark, Daniels und Laurie im letzten Jahr gehabt. Dazu kommt Wilkerson, der jetzt halt, je nachdem wie er performt, Starter wird oder in der Rotation spielt. Und ein Adams aus der letzten Saison, der in der letzten Saison nicht viel zum Zug kam, weil er halt verletzt war. Ich glaube, wie gesagt, dass wir eine sehr, sehr grandiose Defensive Line haben werden. Ja. Dann dazu kommt auch noch ein Draftpick aus diesem Jahr, James Looney. Kenne ich jetzt nicht so gut. Ich würde ihn so einschätzen, dass er wahrscheinlich ins Practice Squad wandert, weil man dann drei Positionen auch nicht mit sechs Spielern besetzen sollte. Das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht jede Position doppeln. Ja, richtig. Dahinter dann wieder, wie so bei jeder Position-Gruppe, vier Youngster: Chris Odom, Filippo Mokofisi, Tyler Lancaster und Joey Mbu. Kenne ich alle nicht. Practice Squad-Kandidaten eventuell, mehr aber wahrscheinlich nicht. Nein, absolut nicht. Die einzigen, die bei uns halt wirklich öfter mal einen schnellen Schritt nach oben machen, sind in der Offensive Line. Da haben wir viele Leute, die immer wieder undrafted kommen und dann in die erste Reihe aufrücken, wie zum Beispiel Spriggs und McCray. Aber ich denke, in der D-Line wird das nicht der Fall sein. Es ist auch die Frage, welches System wird Pettine spielen. Die Aussage war ja, dass es ein komplett neues Defensive Playbook gibt. Es gibt ja allgemein komplett neue Playbooks, also von vorne bis hinten, von Defense über Offense überall hin. Und da können wir uns auf einiges gefasst machen, denke ich mal. Ja, dann gibt's die Linebacker noch. Da ist relativ klar, wir haben aktuell an Outside-Linebackern Clay Matthews, auf der anderen Seite Nick Perry. Nick Perry ist auch einer der zwei Kandidaten, der auf der PUP-Liste steht, zusammen mit Brian Bulaga. Was hat er für eine Verletzung? Am Knie, glaube ich. Nicht genau, er ja. Erst wurde gesagt, er hat was an der Hand, wie letztes Jahr, ist aber nicht so, er hat irgendwas am Knie. Richtig. Sein Start ist aber absolut nicht gefährdet, soll eventuell sogar schon bis zu den Preseason-Games wieder fit sein. Bin ich gespannt, wahrscheinlich wird er da noch ein bisschen geschont werden. Preseason-Games sind ja sowieso nicht so für die Starter interessant. Ja, er wird vielleicht ein, zwei Snaps kriegen, einfach um das Gefühl wieder zu kriegen, auf dem Platz zu stehen. Ja, auf jeden Fall. Dann Inside-Linebacker, denke ich, sind auch die Nummer-1-Kandidaten Jake Ryan und Blake Martinez wieder, die haben das letztes Jahr an sich gut gemacht. Ja. Jetzt wird's sehr interessant. Jetzt kommt nämlich ein Kandidat für Third Downs auf der Inside-Linebacker-Position. Und zwar ist es unser Drittrunden-Draft-Pick Oren Burks. Ehemals Safety. Von daher ist er genau für diese Dritter- und Lang-Version sehr, sehr stark, in denen wir letzte Saison so schwach waren. Blake Martinez ist ein hervorragender Linebacker. Und Blake Martinez ist Tackle-Leader der NFL. Aber er ist echt nicht so stark gegen den Pass. Und genau da ist dann ein Burks jemand, der reinkommen kann und diese Rolle übernehmen kann. Ja. Und das halt echt stark machen kann. Burks gefällt mir auch unheimlich, weil er halt, wie gesagt, ehemaliger Safety, hat gute Hände, kann fangen, hat ein unheimlich gutes Auge, um irgendwo die Routen abzulaufen. Das wird spannend. Ja, ich bin auf jeden Fall interessiert, was er so anstellen kann. Ich denke mal, es wird auch darauf hinauslaufen, dass er dann wirklich als Third Down, Inside Linebacker da auch ein bisschen aufpassen kann, dass das dann wirklich dann eventuell dann die 3 Yards über nicht überworfen werden können. Das ist gut. Ja, dann haben wir für die Outside Linebacker, da wird es sehr interessant. Also gibt es 3 Kandidaten, die in der Rotation mitspielen werden. Ich denke, 2 werden es schaffen, in den Roster zu kommen. Kyler Fackrell, Vince Beagle und Reggie Gilbert. Aktuell ist bei mir der Stand, dass wahrscheinlich Gilbert nochmal ins Practice Squad wandern wird. Es könnte aber auch Beagle sein. Fuckrell darf, glaube ich, nicht mehr ins Practice Squad, wenn ich mir sicher bin. Nein. Und gerade deshalb ist Gilbert dann eher so die Variante, wir behalten die zwei, die wir sonst nicht mehr behalten können, und Gilbert läuft nochmal durchs Practice Squad eine Runde. Ich denke, Beagle wird in den 53er Kader kommen. Ja, ich denke, wie gesagt, auch, also Beagle und Fuckrell werden da die zwei Plätze noch einnehmen, die ich, also ich habe bei mir 6 Linebacker dabei, auf 4 Positionen ist das okay, 7 Linebacker auf 4 Positionen. Ja, reicht. Dann vor allem mit dem Gedanken, Clay Matthews wurde ja letzte Saison schon diskutiert, soll er auf Inside Linebacker spielen, soll er außen bleiben? Clay Matthews kann theoretisch bei einer 4-3-Defense an der Line spielen, er kann bei der 4-3-Defense den Outside Linebacker machen. Matthews kann halt so alles spielen, und gerade dann ist es halt auch nicht nötig, jede Position nochmal neu zu haben, wenn man so einen variablen Spieler hat wie Matthews. Ja, richtig. Dann dahinter, auf jeden Fall für mich ein Practice-Squad-Kandidat ist Kendall Donerson. Draft-Pick aus der 7. Runde. Hat man wenig gesehen. Kommt mir nicht so vor, als wäre er ein Kandidat für den 53er-Kader, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich sag mal, wenn man für ihn einen Draft-Pick raushaut, dann wird man ihn auch erstmal ins Practice-Squad aufnehmen wollen. Und dahinter gibt es dann nochmal 5. Greer Martini, Nashawn Hughes, Marcus Porter, CJ Johnson sind die 4, die noch dabei sind. Und dann, wie vorher schon angesprochen, Paris Bennett wurde schon entlassen, um den einen Wide Receiver hinten rauszuholen. Das sind wieder so Kandidaten. Vielleicht schaffen sie es ins Practice Squad, vielleicht auch nicht. Ist schwer zu sagen, kennt man in der Regel nicht. Nee, ich habe da auch überhaupt keine Meinung zu. Dann bin ich bei den Safeties. Da ist es relativ schwer zu sagen. Es ist zum einen schwer, sie so richtig von den Cornerbacks abzutrennen. Zum anderen muss man sagen, es ist auch allgemein schwer zu sagen, wer so bei den Safeties dazugehört. Wir haben klar, Clinton Dix als Free Safety, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nein. Nach dem Abgang von Burnett ist aktuell Josh Jones der Strong Safety. Und jetzt ist die Frage, wer zählt noch zu Safeties und wer bleibt noch so da? Wer bleibt überhaupt noch so übrig? Ich habe aktuell Kentrell Bryce als Nummer 3. Ist eine Art Defensive Back, eher Free Safety Ersatz, kann auch Strong Safety spielen, glaube ich. Wird wahrscheinlich den Roster schaffen. Dann habe ich Dann habe ich Jermaine Whitehead als Defensive Back aufgeschrieben. Kann auch Corner. Ist aber vor allem eher ein Free Safety. Also das ist vergleichbar von der Spielanlage her mit Demarius Randall. Ist eigentlich ein Free Safety, kann aber auch mal Corner spielen. Fühlt sich aber hinten dran wohler. Dann habe ich noch, habe ich mehrmals gelesen, als ich mich schlau gemacht habe, sowohl Pettine als auch McCarthy haben gerne eher ein Safety zu viel als zu wenig im Roster. Deswegen gibt es hier sogar noch einen 5. Safety. Ahmad Thomas ist bei mir dann die Nummer 5 in der Safety-Rolle. Vor allem, weil man ja, wie gesagt, also ich glaube, Thomas kann vielleicht auch in die Corner mit reinrutschen. Whitehead kann in die Corner mit reinrutschen. Ich denke, da ist viel Defensive Backfield ist allgemein sehr viel geteilt. Ja, absolut. Und da kommen noch von den Leuten, die offiziell halt als Safeties im Kader stehen, Marvin Evans und Revan Green, auch wieder so Kandidaten. Vielleicht machen sie das Practice Squad, vielleicht auch nicht. Bei Ahmad Thomas eigentlich dasselbe, also der kann auch im Practice Squad nochmal laufen, vielleicht schafft das ins Roster, vielleicht fliegt er raus, werden wir sehen. Ja, das habe ich mit beiden mich noch nicht wirklich beschäftigt, ehrlich gesagt. Ja, dann kommen die Cornerbacks. Zuletzt, aber nicht vergessen. Da mein aktueller Stand, wie ich es hier aufgeschrieben habe, ist Tremont Williams als Nummer 1 Corner, Kevin King als Nummer 2 Corner. Und dann habe ich schon Jair Alexander und Josh Jackson, die sich um den Platz als Nummer 3 Corner ein bisschen streiten. Jetzt habe ich heute gelesen, aktuell im Trainingscamp soll man wohl spielen mit Kevin King als Nummer 1 Corner, Devin Hose als Nummer 2 Corner und Tremont Williams im Slot. Okay. Bin ich gespannt. Williams ist kein schlechter. Ja, Williams ist ein Top-Mann. Eben. Also was halt bei Williams vor allem wichtig ist, ist, dass er die Leaderrolle übernimmt, zusammen mit Clinton Dix, dass die beiden das Backfield anführen und den ganzen jungen Spielern, also ich sag mal, bis auf die beiden sind alles Jungspieler. Devin House ist noch ein bisschen älter, Quinton Rollins ist noch älter. Sonst sind da nur Jungspunde dabei. Und die brauchen halt einen Anführer. Und allein dafür ist es wichtig, dass Tremont Williams zurückgekommen ist. Der kennt McCarthy, der weiß, wie was abgeht. Und der muss den Jungs zeigen, wo der Hammer hängt. Genau, das ist der Punkt. Also ich denke mal, dafür ist er auch geholt worden. Der ist von seinen Fähigkeiten unbestritten stark, hat aber auch noch dieses Leader-Gen, kann mit jungen Spielern wohl recht gut, hat wohl immer mit jüngeren Spielern relativ gut sprechen können, hat dieses auch ein bisschen dieses Anleiter-Gen mit drin, dass er denen wirklich zeigt, wo der Hammer hängt, wenn es sein muss, aber sie auch führt und mit ihnen spricht viel und sein Wissen weitergibt. Und das ist unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, wir haben viele junge Spieler im Defensive-Back-Bereich, bei den Cornerbacks. Da sind solche Spieler absolut unerlässlich. Ja, und dahinter haben wir dann, wie gesagt, Jay Alexander, Josh Jackson, unsere zwei Draftpicks. Ich gehe davon aus, dass im Laufe der Saison Kevin King die klare Nummer 1 wird und Josh Jackson und Jay Alexander rotieren werden, je nach Gegner dann halt auf der Nummer 2 und im Slot, je nachdem, wo welcher Right Receiver spielt. Gegen die großen Receiver wird dann eher Josh Jackson spielen, Jay Alexander gegen die kleinen Wendigen. So ein Edelman würde ich jetzt eher mit Alexander decken als mit Jackson. Aber, beziehungsweise Edelman wird wahrscheinlich sowieso eher die Nummer von Kevin King sein, aber ich denke, das wird sehr variabel sein, aber ich glaube, dass unsere Rookies auf jeden Fall im Laufe der Saison da zumindest Tremont Williams so ein bisschen das Ruder ablaufen werden, beziehungsweise ich hoffe es, so dass wir spätestens nächste Saison dann mit jungen Cornern und Tremont Williams und vielleicht einem Devon House oder so richtig abfeuern können aus unserem Backfield. Ja. Und ich bin echt gespannt. Das hat lange nicht funktioniert und jetzt bin ich das erste Mal richtig positiv, dass wir richtig Feuer bekommen. Ja, ich bin auch also seit langem wieder mal sehr optimistisch, was unsere Cornerback-Situation angeht. Dann dahinter auf der 5 sehe ich aktuell Lindsey Pipkins. Hat letzte Saison schon ein bisschen was gezeigt. Man hat vor dem Draft sich schon erhofft, dass der Junge vielleicht ein bisschen nach oben kommen wird, dass der ein bisschen den Schritt nach oben macht und ein bisschen Verantwortung übernimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der es echt schafft, in den Kader zu kommen und auch vielleicht in der Rotation ein bisschen eine Rolle zu spielen. Ja. Dann als Nummer 6, ebenfalls als Defensive Back habe ich ihn aufgeschrieben, aber er gehört offiziell zu den Cornern. Devon House passt bei mir auch noch in den Kader. Wird ähnlich wie Tremont Williams auf jeden Fall eine Leaderrolle übernehmen müssen. Ja, dafür ist er da. Ich denke, dass er halt die Routine so ein bisschen reinbringt und auch in der Rotation halt dann den Routineplatz hat, wenn Tremont Williams als Leader mal raus muss. Dann ist Devon House derjenige, wo ich sagen würde, der könnte Clinton Dix mal 2-3 Spielzüge Pause geben quasi. Dafür ist bei mir Devon House da. Und ich denke, der ist auch wichtig, ihn im Kader zu haben, auch wenn ich mir von ihm zumindest leistungstechnisch keine großen Sprünge erhoffe und auch nicht glaube, dass er auf lange Sicht irgendwas bei uns im Backfield zu suchen hat. Nein, das ist definitiv einer für Erfahrung weitergeben, die Jungs anleiten, das ist genau das Ding. Ich denke mal, das ist auch das, weswegen er noch da ist. Genau, dann habe ich auf der Nummer 7, den habe ich schon als Cut Practice Squad einsortiert, ist Josh Hawkins. Ja. Der hat wie Lindsey Pipkins schon so ein bisschen, na, man könnte sich erhoffen, dass was passiert, aber ich glaube es eher nicht. Der wird noch ein Jahr durchs Practice Squad laufen. Und dann an der Nummer 8 habe ich Quinton Rollins. Ich halte nichts von ihm. Ich halte nichts von ihm als Leader. Ich halte nichts von ihm als Spieler. Ich glaube nicht, dass er bei uns eine Rolle spielen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Würde mich auch wundern. Ja, damit komme ich am Ende auf 23 Defense-Spieler. Das heißt, es bleiben noch 2 Plätze übrig. In meinem Line-Up, da könnte dann eventuell ein James Looney reinrutschen in der D-Line. Da könnte ein Reggie Gilbert noch dazu rutschen, wenn man sich entscheidet, mit drei Outside-Linebackern im Backup zu rotieren. Da könnte aber auch ein sechster Safety, kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht ein Josh Hawkins noch nach oben, vielleicht auch Quinton Rollins zu Saisonbeginn noch dabei sein. Vielleicht kommt aber auch von außerhalb noch irgendwer, jemand, der irgendwo gecuttet wurde und halt noch reinpasst oder so. Ich denke, da bin ich gespannt, was da noch passiert. Ich denke mal, dass eventuell noch in der Line noch eine Verstärkung dazukommt, also ein Platz in der D-Line. Da bin ich mir relativ sicher, weil da werden wir auf jeden Fall über die Saison immer mal wieder Verletzungen haben. Das bleibt nicht aus bei einer D-Line. Ich denke mal, bei den Linebackern werden wir noch was dazu tun. Ja, dann sind wir schon durch mit dem Kader. Yay. Und ich hoffe, es war für euch interessant. Wir haben über eine Stunde über den Kader gequatscht. Ja. Jetzt haben Was raus muss. Jetzt haben wir auf diversen Social-Media-Kanälen mal gefragt, hey, habt ihr Fragen an uns? Eine Frage war, wer sind eure Lieblingsspieler? Aaron Rodgers ausgenommen. Darfst du anfangen, Alex? Haha, Clay Matthews. Ich habe ja früher selber Defense gespielt. Bin sehr Defense-affin, bin Defensive Coach mittlerweile. Clay Matthews ist für mich halt der Inbegriff des Defenders. Groß, brachial, hat unheimliche Aura dabei. Wenn der auf dem Platz steht, der nimmt einfach Raum ein. Es ist ein Spieler, der auch in den Kopf des Gegners geht, durch seine Mimik, seine Gestik, durch seine Moves, ist er für mich, also ist Clay Matthews mein absoluter Lieblingsspieler, noch vor Rodgers, also weit vor Rodgers. Da habe ich noch ein paar andere davor. Was aber auch wirklich daran liegt, dass ich halt wirklich sehr defensiv affin bin und ein absoluter Fan von einer guten, starken Defense bin. Ja, also bei mir ist es so, nach Rodgers kam bisher immer Jordy Nelson. Jordy Nelson ist jetzt weg. An der 3 kommt seit längerer Zeit bei mir David Bakhtiari, beziehungsweise jetzt halt Nummer 2. Der Junge ist cool, es ist ein unglaublich starker Tackle. Ich finde ihn persönlich cool, er macht, was er auf Social Media macht, ist interessant. Der 69. Einfach, genau, Agent 69. Die sexiest Number der NFL. Also gefällt mir einfach als Spieler und als Typ einfach sehr, sehr gut. Ja. Dann wurde gefragt, wie kann man die Preseason-Games der Packers sehen? Schwierige Frage. Größtenteils gar nicht. NFL Network überträgt einzelne Spiele der Preseason, unter anderem davon in Week 3 die Packers gegen bei den Raiders, also gegen Jordy Nelson unter anderem. Das ist unsere Zeit, Samstag, 25.8., ich glaube 5.30 Uhr morgens oder so geht das Spiel los. Ja, Frühstückszeit. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Nagelt mich nicht drauf fest, ich kann mich täuschen, aber ich glaube irgendwie sowas war das. Das gibt es bei NFL Network, die starten aber schon im Game, also die starten nicht von Beginn an, ich weiß nicht wieso. Das gibt es beim Game Pass, gibt es bei DRZN und Alex sagte vorher, NFL Network überträgt die Preseason-Spiele auch kostenlos auf ihrer Website. Ja, hatte ich irgendwo gelesen, ja. Also, ist jetzt wirklich sowas, was ich im Hinterkopf habe. Die Spiele der Packers sind wohl über lokale Sender zu sehen. Das war mal irgendwann mal bei einem der ersten Announces für die Preseason Games. Bei den Packers auf der Seite gab es da mal ein Bild, wo halt die Termine drauf standen der Spiele und die Local und halt die Broadcaster bzw. TV Geschichten und da war halt dann irgendwie in Wisconsin Local irgendwas im Channel irgendwie, keine Ahnung, die das übertragen, die Spiele wohl übertragen wollten oder sollten, ist danach aber nicht mehr aufgetaucht, aber das heißt ja, dass es halt eine Local-Geschichte ist, muss das nicht unbedingt sein, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Ob das in irgendeiner Möglichkeit ist, das dann irgendwie per App zu sehen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, da draußen sind genug Leute, die ein bisschen Ahnung von sowas haben und vielleicht kommt da der eine oder andere noch und sagt, hey, das und das kann man dann machen oder da kann man das dann über TV-Stream sehen. Wäre natürlich cool, wenn wir dann noch was rausfinden würden, also meldet euch einfach bei uns. Ja, es kann auch sein, dass also viele Teams übertragen auch ihre Sachen selbst irgendwie über Streams. Muss man abwarten. Also da gibt es bis jetzt noch nichts Offizielles. Was man im Deutschen auf jeden Fall sehen kann, ist Bengals at Bills und Cardinals at Cowboys in Woche 3. Das zeigt RAN im Fernsehen auf ProSieben Max. Und ansonsten müssen wir uns gedulden, denke ich. Und mal schauen, vielleicht wird noch was angekündigt. Übrigens, ich meine, bei der Preseason-Übertragung gibt es auch gleichzeitig noch einen Teil von Hard Knocks bei RAN zu sehen. Genau. Dieses Jahr besonders interessant, weil auch viele, viele ehemalige Packers-Spieler dabei sein werden, weil die Packers-Aushilfsfiliale von den Cleveland Browns ist dieses Jahr Thema und das wird bestimmt spannend. Naja, viele, viele. Randall, unser kleiner Unruhestifter und Jeff Dennis. Gibt es sonst noch wen? Habe ich wen vergessen? Ich glaube, vom letzten Jahr noch irgendwie hatte ich da auch noch irgendwas im Hinterkopf. Ich glaube, das sind die zwei Jungs, die jetzt dieses Jahr gewechselt sind. Ja. So, dann Frage Nummer 3. Wie wird der Ausfall von Aaron Jones in den ersten zwei Spielen kompensiert? Haben wir vorher schon so grob angesprochen. Ich denke einfach, ja. Williams und Montgomery werden das machen. Also Jones hat letztes Jahr auch nicht alles gestartet. Er war auch teilweise verletzt. Die beiden Jungs machen das schon. Und wenn er zurückkommt, dann fügt er sich wieder ein. Ja, denke ich auch. Das geht schnell. Zwei Spiele, mein Gott. War halt ja, dumm von ihm und er hat es ja auch ohne irgendwie dagegen noch was zu meckern, hat er die Strafe ja genommen. Da hat er gesagt, okay, war blöd von mir, ist korrekt. Ich denke mal, das geht schnell, das sind 2 Wochen. Ja, dann nächste Frage. Welche Rolle wird Jimmy Graham einnehmen? Haben wir vorher auch schon mal grob drüber geredet. Willst du da vielleicht was zu sagen, Alex? Ja, Jimmy Graham wird meines Erachtens ein Red Zone Target werden. Ist blockingmäßig nicht so gut. Dafür haben wir ja dann Lewis dann dazu gekriegt, der halt ein Blocking Monster ist. Das ist okay. Also ich denke mal, er wird, wenn er seine Hände wiederfindet und wieder seine Lederallergie ein bisschen in den Griff kriegt, wird Graham für richtig Aufregung in der Red Zone sorgen und im Passspiel. Ist er wirklich stark. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich denke doch, dass er auch außerhalb der Red Zone spielen kann. Der Junge ist auch ein bisschen schneller, er ist relativ groß, er kann auch viel mehr als nur Red Zone Target sein, denke ich. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass er sich in der Red Zone viel teilen muss. Wie gesagt, wir haben Lewis, dann Adams ist auch noch da, Randall Cobb ist eine Red Zone Aktivität. Dazu kommt dann noch der potenzielle dritte Receiver. Ich glaube nicht, dass er dieses alleinige Red Zone Target wird, als dass ihn viele darstellen. Aber natürlich hat er seine Stärken schon immer gehabt und wird sie auch bei uns haben in der Red Zone. Und ich denke mal, so ein Spieler wie Graham macht uns nächste Saison sowas von unausrechenbar in der Offensive. Das wird spannend. Ja, dann nächste Frage. Graham ist auch einer, das noch dazu, den musst du doppeln. Wenn du den alleine lässt, hast du keine Chance. Weil er eben groß ist. Da musst du mit 2 Leuten gegen arbeiten, ansonsten bist du geliefert. Und somit bindet er auf jeden Fall in der Mitte immer irgendwo jemanden. Dann ist die nächste Frage, wie wird sich der Quarterback-Coach-Wechsel in Rodgers Spiel bemerkbar machen? Hat man einen Coach auf ihn zugeschnitten oder versucht man ihm neue Elemente beizubringen? Wenn das möglich ist. Und genau das ist das Problem, wenn das möglich ist. Aaron Rodgers ist mittlerweile relativ alt, er spielt schon lange. Er geht in seine, lass mich nicht lügen, 12. Saison, 13. Saison? Ich glaube in seine 11. Saison als Starter oder so und insgesamt in seine 13. irgendwie sowas. Jedenfalls ist er schon ewig da und es ist schwer. Und Cignetti Jr., der Quarterbacks-Coach, hat auch gesagt, ich übersetze euch das grob, darauf achten, was wir machen, werden wir schauen, dass wir, beziehungsweise wir erwarten, dass Aaron genau so spielt, wie er es schon immer gemacht hat. Und das ist der Satz, also man wird immer mit Aaron Rodgers arbeiten wollen. Cignetti ist kein ehemaliger Quarterback, das ist was, was auch Aaron Rodgers nicht in Bezug auf Cignetti, aber in der Vergangenheit schon bemängelt hatte, dass er das eigentlich nicht möchte. Aber natürlich muss man dann auch sagen, es ist ein neuer Offensive Coach da und es wird ein neues Playbook geschrieben. Das heißt, man wird viel von dem sehen, was bisher schon gemacht wurde. McCarthy wird an seiner West Coast Offense festhalten wollen. Rodgers wird an seinem Scramble Game festhalten wollen. Aber trotzdem sieht man viele neue Dinge. Der neue Offensive Coach Joe Philbin wird Dinge mit einbringen wollen. Vielleicht bringt der Quarterbacks Coach was mit ein. Vielleicht bringen auch Kaiser und EQ irgendeinen Trickspielzug aus dem College mit, so wie Foles, wie Wentz es gemacht hatte, wo Foles dann den Ball im Super Bowl gefangen hat. Irgendwie solche Sachen wird man sehen. Ich denke, dass der Quarterback-Coach hier vor allem mehr für die Youngster da ist. Er hatte mit Eli Manning viel an der Pass-Accuracy, also an der Fangquote quasi gearbeitet. Und da sehr viel besser gemacht. Und ich denke, das ist ein großes Problem von Kaiser. Es war ein Problem von Huntley, was es aber wahrscheinlich bald nicht mehr sein wird, weil er nicht bei uns spielen wird, meiner Meinung nach. Und auch Rodgers wird es nicht schaden, vielleicht nochmal ein oder zwei Bälle mehr im Spiel anzubringen. Von daher denke ich, dass es ihm jetzt... Es wird ihn vielleicht weiterbringen, mal nochmal einen neuen Coach zu haben. Aber ich denke, alles in allem wird das Aarons Spiel nicht wirklich beeinflussen. Rodgers hatte vor, ich meine, in den Interviews, die er mit, als er mit Josh Rosen zusammen trainiert hatte, hatte Rosen ihn gefragt, ob er denn noch lernt. Und war halt so ein Gespräch und da hat er einen ganz interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, solange ich spiele, werde ich immer dazulernen. Rodgers ist auch einer, der immer wieder sein Spiel ein bisschen versucht zu verfeinern. Also der ist immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen, neuen Anreizen. Was ich mal gehört habe, dass er halt auch unheimlich viel Tapes von anderen Quarterbacks guckt, Input holt. Und ich denke mal, er wird noch dazulernen von dem neuen Coach, wenn der ihm Dinge vermittelt, wo Rodgers denkt, dass er die noch braucht. Ja klar, also er wird auf jeden Fall was dazulernen, aber wie gesagt, ich denke halt nicht, dass er an seinem Spielstil irgendwas groß ändern wird, nur für einen neuen Quarterbacks-Coach. Nein, werden wir definitiv nichts Neues sehen. Bin ich auch der Meinung, wäre auch total unnötig. Auf jeden Fall. Dann gab es noch eine letzte Frage und das ist quasi auch unser Abschlussthema. Da beeilen wir uns ein bisschen, weil wir schon ziemlich lange unterwegs sind. Wir haben schon anderthalb Stunden jetzt. Und zwar wurde gebeten, wir sollen die Season doch mal so ein bisschen durchtippen. Da muss man direkt sagen, es ist noch vor den Preseason Games, es ist wenig aussagekräftig. Ich habe für mich bei playoffpredictors.com die ganze Season schon durchgetippt. Da ist aber so, jedes Mal, wenn ich es aufmache, ändere ich noch was. Und hier ändere ich mal was und da ändere ich mal was. Und das wird sich bis zum Saisonbeginn noch 5 Millionen Mal ändern und wahrscheinlich auch während der Saison noch. Von daher, wir gehen das jetzt schnell durch. Aber legt unser Wort nicht auf die Goldwaage. Übertreibt es nicht mit der Gewichtung davon. Das sind nur grobe Tipps. Das ist momentan Luckshot. Das ist alles momentan auch alles ins Blaue geballert. So. Ich denke, nach den... noch mal so ein Ding machen, können wir danach noch mal nach der Season. Genau. Dann können wir ja mal so ein bisschen vergleichen, was wir hier getippt haben. Genau. Also, erstes Spiel zu Hause gegen die Bears. Für mich klarer Win. Ja, muss Win. Zweites Spiel zu Hause gegen die Vikings. Wird schwer, aber ich sage, zu Hause ist das ein Sieg. Ja, boah, das ist so ein Spiel, dafür hasse ich eigentlich direkt am Anfang die Wicks. Ich denke mir halt... Deshalb könnten wir da noch Chancen haben, gegen sie zu gewinnen. Zu Hause. Genau, allein gerade, weil es am Anfang ist, die haben einen neuen Quarterback. Das könnte der Grund sein, wieso wir da noch im Vorteil sind. Ich denke, ja, das könnte noch ein Win für uns sein. Ja, doch, dann am Anfang der Saison und halt, ja, passt. Dann drittes Spiel auswärts in Washington gegen die Redskins. Habe ich mich schwer getan. Ich denke immer noch viel drüber nach, weil ich persönlich ein sehr großer Freund von Alex Smith bin. Aber ich glaube, dass es doch noch ein Win sein wird. wird es, also Washington wird am Anfang in den ersten vier Spielen echt Schwierigkeiten haben. Was danach passiert, weiß ich nicht. Da haben wir auch wieder Glück, dass es halt direkt in den ersten Spielen passiert. Dann Spiel 4, selbe Situation. Wir haben wieder Glück, dass es relativ am Anfang ist. Sind die Bills zu Hause gegen die Bills. Die haben auf jeden Fall einen neuen Quarterback. Die werden nicht mit Peterman starten, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, mit Peterman nicht. Josh Allen wird noch nicht richtig bereit sein. Ich gehe mal davon aus, in Spiel 4 wird noch McCarron auf dem Feld stehen. Und damit ist es für mich ein klarer Sieg für uns. Gut für uns, ja. So, Spiel 5, auswärts bei den Lions. Ist diskutabel. Ich glaube aber, dass wir das schaffen sollten. Da gibt es keine Diskussion. Nein, ist ein Win. Dann Spiel 6 ist daheim gegen die 49ers. Der Hype Garoppolo, was auch immer, wir sind daheim, wir spielen und wir gewinnen. Knapp, aber ja. Dann Woche 7 haben wir spielfrei, wenn ich das richtig sehe. Woche 8, genau, Woche 7 haben wir unsere Bye Week. Woche 8 kommen wir aus der Bye Week und spielen bei den Rams. Das wird ein richtiger Knaller und ich glaube, hier hagelt die erste Niederlage und damit sind wir 6-1 nach 8 Wochen. Denke ich auch, also die Rams werden bis dahin sich gefunden haben, werden bis dahin ihr Potenzial voll ausgeweitet haben. Wir kommen aus der Bye Week, haben zwar eine Woche gut trainiert, können eventuell auch so einige Wehwehchen kompensiert haben und weggedoktert haben. Aber dann kommt definitiv der humorloseste Haufen an Defense, den es in der NFL dieses Jahr geben wird. Dann kommen nämlich Donald und Schuh und seine Barbarenhorde. Und das wird ekelig. Ich glaube, das wird auch das Spiel sein, wo ich mir wünschen würde, dass eventuell Rodgers an dem Wochenende einen Schnupfen hat, weil das ist eine der Spiele, wo ich Angst habe, dass die uns unseren Quarterback mal wieder zerstören können, weil das ist so eine Truppe, die kommt über eine brachiale Defense und hat dabei auch noch eine verdammt gute Offense. Wobei man da auch dazu sagen muss, unsere Offensive Line wird immer besser. Bis zur Woche 8 sollte unsere Offensive Line komplett sein. Bulaga sollte auf jeden Fall wieder da sein. Wir haben eine Bye Week, die können sich ein bisschen ausruhen und sind fit. Ich glaube, dass wir echt sehr viel Glück haben, dass wir die Rams erst direkt nach der Bye Week treffen und nicht irgendwann nach 5 harten Spielen am Stück. Ich glaube, das wird echt das gut ist richtig, für uns. Das ist richtig, aber ich denke trotzdem, dass wir da, also ich sehe die Rams auch, die können nur an sich selber scheitern, die Saison, meines Erachtens. Die Rams können sich nur selber schlagen und ihre Egos können sie wirklich zum Scheitern bringen. Aber wenn McVay die Truppe, zu dem Zeitpunkt wird die Truppe, wenn alles gut läuft, genau da sein, wo McVay sie haben möchte. Und ich bin ehrlich gesagt, bin ich da, trotz Bye Week sehe ich dann eine Niederlage. Also, ja, also ich sehe auch die Niederlage, aber also ich denke, um Rodgers müssen wir da keine Angst haben, das wird schon klappen. So, dann in Woche 9 kommt es direkt wieder hart, auswärts bei den Patriots. So sehr ich die Patriots nicht leiden kann, ich glaube, dass das gerade mit dem heftigen Spiel gegen die Rams die Woche davor verdammt schwer wird und ich habe hier auch unsere zweite Saisonniederlage drinstehen. Da widerspreche ich dir sogar. Ich sehe die Patriots dieses Jahr nicht so weit vorne wie die letzten Jahre. Ich auch nicht, aber man muss halt sagen, die haben immer noch Brady. Sie kriegen Julian Edelman zurück. Sie haben immer noch Gronkowski. Und es ist verfickt nochmal Belichick. Ja. Alles drei Sachen, wo ich sage, okay, so vier Sachen, okay, kein Thema. Ich glaube nur, dass zu dem Zeitpunkt Gronkowski gesperrt sein wird. Edelman entweder wieder verletzt ist oder aber schon so viele Kilometer gerannt ist, weil er der einzige wirkliche Wide Receiver mit Format für 1000 plus Yards ist. den die noch haben, nachdem sie Cooks abgegeben haben. Und Brady, ich habe das Gefühl, wenn man so seine Postings bringt, sieht, wenn er am Anfang der Saison nicht sofort gute Erfolge sieht, wird er keinen Bock mehr haben irgendwann. Dann wird das die letzte Saison des Tom Brady sein. Und das ist so schon die Zeit, wo man sowas absehen kann. Und wie gesagt, Gronkowski rechne ich einfach damit, dass der bis dahin gesperrt ist. Ja, sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind. Richtig. Woche 10, daheim gegen die Dolphins, wird wieder ein klareres Ding. Auch wenn es der Patriot Danny Amendola dabei ist, der macht die Dolphins leider nicht gut. Für mich ein klarer Win für uns. Sorry, Carsten, wenn du das hörst. Ich denke auch, dass deine Dolphins da nicht sehr viel Spaß mit uns haben werden. Nein. Ich habe den Dolphins auf die ganze Saison aktuell sogar 4 Siege gegeben, aber gegen die Packers wird es das nicht. Ja. Dann in Woche 11 auswärts bei den Seahawks. Habe ich viel überlegt, aber ich glaube, am Ende sollte es ein Win sein. Die Hawks sind so demoliert aktuell und die haben bis dahin auch schon gegen die Rams gespielt. Ich glaube, sie haben sogar die Woche vorher die Rams das zweite Mal. Ja. Und die werden so demoliert sein. Die Offense-Line wird auseinanderfallen. Wenn sie Pech haben, wird Wilson auseinanderfallen. Der Running Back wird auseinanderfallen. Der Einzige, der da noch halbwegs stehen kann, ist dann Doug Baldwin. Und mit Doug Baldwin gewinnt man alleine kein Spiel. Nein. Deshalb glaube ich, das sollte ein Win für uns sein. Ja, denke ich auch. Die Seahawks werden diese Saison auch keine große Rolle spielen. Nein. Dann haben wir in Week 12 das leidige Rückspiel bei den Vikings. Sunday Night Game. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Loss wird. Das wird ein Loss. Wie gesagt, wir haben davor dann die Hawks, es wird kein einfaches Spiel, auch wenn ich denke, dass wir es gewinnen, wird es echt ein schwieriges Spiel. Und dann die Vikings in Minnesota und ich glaube, da werden wir einen Punkt lassen. Leider Gottes ja. Vor allem, weil dann Woche 12 wird Kirk Cousins sich eingespielt haben, da wird Dalvin Cook wieder am Laufen sein, die Offense funktioniert, die Defense wird funktionieren, das könnte, so wenig ich sie mag, das könnte tatsächlich, ich denke, das wird die dritte Niederlage der Saison sein. Dann Woche 13, zu Hause gegen die Cardinals. Ich glaube, dass Sam Bradford ein guter Quarterback ist. Ich glaube, dass Josh Rosen der beste Quarterback im Draft war. Aber ich glaube auch, dass bis Woche 13 Josh Rosen auf dem Feld steht. Und dann, wenn man sich die Videos angeguckt hat, wie sie zusammenspielen, der Meister über den Schüler bezwingt und Aaron Rodgers die Cardinals platt macht. Die Cardinals sind so eine Wundertüte für mich diese Saison. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihm beschäftigt. Die Nachfolge von Bruce Arians nimmt der Coach, den sie jetzt geholt haben, Steven Wilks, ist ein absolutes Defensivgenie wohl. Die hat bei den Panthers jahrelang als Defensive Coordinator gearbeitet, hat eigentlich immer irgendwo Defensive Backs, Defensive Coordinator gemacht, hat bis jetzt nur eine Station als Head Coach im College gehabt, ein Jahr an der Iowa State oder Indiana State, irgendwie sowas, ein Jahr gemacht, nicht wirklich ein Top College, hat aber ansonsten wirklich, also was Defensive angeht, ist er ganz weit vorne. Sie verstärken sich gerade noch, da haben sie sich wieder ein Safety geholt mit mit Trey Boston. Ich denke mal, da wird schwierig werden. Klar haben wir mit Rodgers definitiv einen Quarterback, der jede Defensive zum Schwitzen bringt. Aber ich weiß nicht, ob wir da nicht ein Loss einfangen. Ja, das ist dann so das Gegenteil von den Patriots. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch am Ende sogar noch so einen eine Notfallniederlage eingebaut quasi. da kommen wir gleich noch drauf. Also wie gesagt, Arizona ist zwar wächst. Ich glaube, dieses Team wächst eh immer mit den Gegnern, schon die letzten Jahre immer. Die waren gegen schwache Gegner, waren die unheimlich schwach. Und wenn ich mir da an die eine Playoff-Niederlage in der Overtime denke, da muss ich jetzt noch weinen. Ja, die wachsen wirklich immer mit ihren Gegnern. Und das wird dieses Jahr nicht anders sein. Die werden für Überraschungen sorgen. Und ich denke mal, wir werden einer von den Teams sein, wo die ihren Nadelstich setzen. Ja, das denke ich auch. Ich habe sie aktuell noch auf 7-9 stehen über die Saison. Aber ich tendiere schon nach oben. Ich hatte sie anfangs schon schlechter stehen. So, dann in Woche 14 zu Hause gegen die Falcons. Ich habe gesagt, das wird eine Niederlage, weil wir seit Jahren nicht gegen die Falcons gewonnen haben. Viele sagen, ja, aber es ist im Winter, es ist in Green Bay, es ist kalt, da sind wir im Vorteil. Ja, aber wir können nicht alles gewinnen. Ja, das ist auch richtig und ich denke mal, das wird schwierig, das wird ein ekelhaftes Spiel. Aber, wie gesagt, Frozen Tundra ist halt unser, ja, aber also man muss halt schauen, wir haben Seahawks, wir haben Vikings, wir haben Cardinals und dann kommen noch die Falcons. Ich glaube, da wird es dann nach den Vikings noch die zweite Niederlage am Ende geben. Damit wären wir dann bei 4 Niederlagen auf die Saison gerechnet. Also meiner Meinung nach. Wie siehst du es? Denkst du, es wird ein Win oder ein Loss? Oh, ich bin da auch mal ein bisschen schwierig. Falcons tippen unentschieden. Ja, ja, wäre schön, glaube ich. Aber ich glaube, wir werden das gewinnen. Also ich denke mal, 3 Niederlagen werden wir haben. Okay, dann die Woche drauf. Auswärts in Chicago bei den Bears. Trubisky wird so gehypt, aber nein. Also, nee, das ist ein Sieg für uns. Nein. Ich kann mit den Bears einfach aktuell nichts anfangen. Da werden diverse Draft-Leute auf Twitter werden, falls sie das hören, mit dem Kopf schütteln, aber ich bin einfach von Trubisky absolut nicht begeistert. Und das zählt leider auf die ganzen Bears so. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht da spät eine Niederlage kassieren, aber rein rational gesehen darf das eigentlich keine Niederlage sein. Ja, also ich nicht gegen die Bears, nein. Dann in Woche 16 bei den Jets. Dazu muss ich sagen, ich bin von Sam Darnold nicht so begeistert. Ich bin von den Jets allgemein nicht so begeistert. Leid Lippo. Für mich auch muss das ein Sieg für die Packers sein. Ja, das wäre so ein Spiel, wo man auf die Fresse fallen kann und wo man sich nachher ärgert. Aber glaube ich auch nicht. So, und jetzt kommt's zu Woche 17. Und in Woche 17 habe ich sowohl den Packers als auch den Vikings eine Niederlage reingedrückt. Und zwar verlieren wir zu Hause gegen die Lions und die Vikings zu Hause gegen die Bears. Ganz einfach, weil ich es den Lions zutraue, dass sie am Ende noch so viel Motivation haben, die werden bei mir Division Letzter, dass ich es ihnen zutraue, dass sie noch so viel Motivation haben, dass sie im letzten Spiel nochmal alles reinlegen. Dass ich den Packers zutraue, dass sie so dämlich sind, das zu verhauen. Außerdem haben wir die mit einem 11-4-Record die Playoffs da schon relativ sicher, wenn es so kommt, wie ich tippe. Wir werden wahrscheinlich eher mit ein bisschen mehr Backup spielen. Und ich glaube, deshalb hauen wir uns da ein Loss rein. Wie gesagt, den Vikings habe ich auch ein Loss reingedrückt, einfach weil es mir gefällt. und damit kommen wir bei mir dann am Ende auf 11-5. Ja, ich habe sie sogar ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe sie auf 12. Wie tippst du denn gegen die Lions, wenn du gegen die Lions... Ich denke, sie gewinnen gegen die Lions. Aber auch nur, weil es die Lions sind. Dann bist du sogar gerade bei 13-3. 13-3, ja, ich habe die recht hoch. Aber halte ich für sehr optimistisch. Ja, klar. Ich habe aber auch bei den Lions, das, was du gesagt hast, könnte stimmen. Aber auch nur, weil ich denke, dass dann wirklich mit einem ganzen Haufen Backups gespielt wird. Dass viel geschont wird schon mal. Ja, also das denke ich halt auch. Dann könnte es hinkommen, dann bin ich auch bei dir. Aber eigentlich sehe ich immer die Niederlage gegen die Lions sehe ich eigentlich nie irgendwie. Aber das kann auch daran liegen, dass es einfach für mich in meiner kleinen Packers-Welt nicht eine Option ist. Also, wobei ich gegen die Lions noch am liebsten aus der Division verliere. Also für die Lions, ich weiß nicht, ich mag Matt Stafford eigentlich ganz gerne, finde es ein cooler Typ. Cooler Quarterback und es ist schwer zuzugeben, aber so ein bisschen sympathisch sind mir die Lions schon. Also wenn ich nach den Packers jemanden aussuchen müsste als Nummer 2 in der Division, ist es bei mir klar Detroit. Ja, Detroit tut halt keinem weh, ne? Ja, genau, die tun halt keinem was. Die sind so, die gammeln da so in der Division rum und werden eigentlich nie Erster und gammeln halt. Ja, die wollen. Sie sind halt da. Das ist so der nette Nachbar, den man mal gerne zum Bier trinken einlädt, weil er auch eigentlich immer irgendwo ein netter Kerl ist. Irgendwie. Ja, nee, bin ich bei dir. Die tun keinem was. Das ist so eine Art Hummel irgendwie. Ja, kann ich auch eigentlich nicht anders erklären wie du. Ich mag die Bears generell nicht. Das ist und bei den Vikings, jeder kennt meine Abneigung, die Vikings, wer zwischenzeitlich schon meine Sachen liest. Nee. Detroit würde ich den Sieg sogar zum Ende der Saison gönnen, einfach nur um einen coolen Jahresabschluss zu haben und mit einem guten Gefühl in die Ferien zu gehen. Ja, dann kommt in dem Predictor noch Playoffs hinten dran. Da habe ich in der ersten Runde ein Loss gegen die Saints relativ schnell, weil die Saints unglaublich stark sind. Aber ich sag mal, das ist sowieso Zukunftsmusik, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nein. Also ich halte für realistisch, dass wir vielleicht in die zweite Playoff-Runde kommen. Also wahrscheinlich nicht direkt. Vielleicht gewinnen wir die Wildcard-Runde und danach dürfte bei uns Schluss sein. Also das halte ich für realistisch. Also Playoffs sind meiner Meinung nach Pflicht. Und dann sollten wir aber wahrscheinlich schon relativ schnell rausfliegen, weil wir halt dann ganz ehrlich einfach so die Erfahrung im Team nicht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns, solange wir haben Aaron Rodgers noch, das heißt, mit Aaron Rodgers ist immer ein Super Bowl-Fenster da, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe es dann, wenn bei uns das Defensive Backfield eingespielt ist, dann funktioniert es richtig gut. Wenn unsere Offensive Line richtig stark funktioniert, wenn unsere Receiver ein bisschen routinierter sind, wenn das Running Game funktioniert, wenn alles stabil ist, dann wird 2019 unser Jahr, aber 2018. Solide Playoffs sind quasi, also abgesehen von allem Rekord mit 11-5 und was weiß ich, ist für mich der Stand von Packers solide Playoffs. Also ich bin auch deiner Meinung, es wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn wir 2019 in diesem Jahr den Super Bowl holen würden. Das wäre natürlich für die 100-Season-Geschichte natürlich der absolute Krönung. Also das wäre wundervoll, aber ich denke auch, dass wir das erst 2020 sehen werden. Aber es wäre schön zu sehen, dass wir beide uns irren und auf einmal sehen wir Super Bowl Sunday, die Packers. Ja, natürlich. Es kann auch sein, dass unsere Rookies jetzt dieses Jahr schon voll abgehen. Das heißt, ich denke mal, dann wären mir sogar die Pittsburgh Steelers lieber im Finale wie zum Beispiel die Patriots, weil es einfach ein schöneres Spiel ist. Ich persönlich glaube, dass die Patriots diese Saison gar nicht so weit kommen. Wir haben das ja vorher schon gehabt. Ich glaube, die werden einen guten Rekord haben, aber man muss ganz ehrlich sagen, so einfach die AFC so im Ganzen ist mit den Bengals, den Browns, den Colts, die Titans sind so ein Diskussionsthema, die Dolphins, die Jets, vielleicht noch die Bills kann man dazu zählen. Ich persönlich mag Pat Mahomes nicht, also gehören die Chiefs dazu, die Raiders vielleicht, je nachdem wie deren Gamble-Picks einschlagen, die Broncos mit Case Keenum kann ich nicht leiden. Also da sind ganz viele, die Top-Teams der AFC schlagen sollten. Aber wenn man sich mal die einzelnen Teams anschaut, sind da richtige Granaten dabei. Wir haben die Chargers mit einem Philip Rivers. Wir haben die Texans. Wenn Watson so funktioniert wie letztes Jahr am Anfang, ist das eine richtige Granate. Die Jaguars, immer noch. Die haben ihre Defense noch mehr verstärkt. Die Steelers sind noch da. Wieder, auch wenn das Diskussion momentan Thema Nummer 1 ist, mit Le'Veon Bell und Brown und Juju Smith-Schuster und Big Ben und. Ja, das ist... Die Ravens sind für mich auch so ein Kandidat. Ich glaube nicht, dass Lamar Jackson Joe Flacco ablösen wird, aber vielleicht können die beiden zusammen was Geiles machen. Die Ravens haben eine geile Defense. Die haben ziemlich starke Special Teams. Nicht nur der Kicker Tucker ist genial, auch der Rest der Special Teams sind gut. Und ja, auch ein Joe Flacco hat schon... Bei allem Hate und bei aller Überbezahltheit, der hat schon einen Super Bowl gewonnen. Der kann das Team nicht anführen wie ein Rodgers oder ein Brady, aber er kann das Team verwalten. Ja, verwaltungsmäßig ist er gut. Und dann sind noch die Patriots und das sind schon meine 6 Playoff-Teams. Und dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, sind die Patriots bei mir definitiv nicht die Nummer 1. Nein, also in der AFC. Ich gehe davon aus, dass Pittsburgh ganz weit vorne sein wird. Jacksonville defense-mäßig unfassbar. Können wirklich für ganz große Momente sorgen nächstes Jahr. Da wäre für mich sogar so ein bisschen so der Contender Super Bowl, wo ich sagen würde, das wäre für mich der Super Bowl. Als Defense-Fan wäre natürlich ein Super Bowl Rams versus Jacksonville. Ich hätte Bock auf das Spiel, ganz ehrlich. Ja, also weil ich die Jaguars auch mag, wünsche ich denen den Super Bowl. Das wäre ja ziemlich genial. Ja. Und da muss man halt auch sagen, wie bei Flacco auch, bei Blake Bortles ist kein Top-Quarterback, aber er kann das Team verwalten. Und solange das Rushing-Game funktioniert, sie haben mit dem Rushing-Game und einem verwaltenden Blake Bortles die Steelers geschlagen, sie haben 3 Quarter lang die Patriots dominiert und nach 3 Quartern hatte Blake Bortles ein besseres Quarterback-Rating als Tom Brady. Ja, ja, klar. Das war also da ist durchaus viel, die sind eingebrochen, weil das Rushing-Game am Ende nicht mehr funktioniert hat. Das hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Und damit geht ganz viel auf. Nun gut, wir sind kein Jaguars oder Patriots Podcast. Genau, aber ich denke mal, das wäre schon eine coole Sache. Genau, also ich denke, das wird auf jeden Fall eine sehr coole Saison. Wir werden uns sehr viel steigern. Oh ja. Und ich glaube, dass wir in dieser Saison echt sehr viele schöne Dinge sehen werden. Ob das jetzt ein EQ ist, der seinen ersten Touchdown macht, oder Jay Alexander und Josh Jackson, wie sie den gegnerischen Wide Receivern die Bälle wegnehmen und Interceptions fangen. Oder was ich denke, immer das ist. Kicks erleben werden. Möglicherweise, ja. Oder ob das vielleicht ein Vince Beagle oder Kyler Fackrell ist, die Quarterbacks über den Haufen rennen, wer weiß. Ja. Also es ist ganz viel möglich. Ich bin sehr gespannt auf die Saison und ich freue mich schon auf die Preseason. Ich kann es leider nicht mehr sagen, jetzt sind es 13 Tage, ab Punkt jetzt, wir haben schon nach 24 Uhr. Wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich nur noch 12 oder 11, 10, 9, 8, whatever. 13 Tage cool. Bis Preseason-Football, das wird geil. Ich freue mich. Ja, wir können uns auf die Packers freuen, denke ich mal. Da wird einiges passieren. Wir werden bestimmt noch einige Sachen erleben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Dafür ist halt wirklich diese Wundertüte, die der Coaching-Staff da aufgemacht hat, mit einem komplett neuen Playbook. Ich glaube, das wird geil. Ja, und dann bleibt uns zum Ende jetzt eigentlich nicht mehr viel, als uns zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat unsere 2-Stunden-Folge gefallen. Wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne von uns hören wollt, wollt ihr Zusammenfassungen von den Preseason-Games haben, vielleicht kommen wir daran, müssen wir mal gucken. Wollt ihr mehr Einschätzungen wie heute von uns haben, von jedem einzelnen Spieler? Was sagt uns gerne, worauf ihr Lust habt, sagt uns, was wir machen sollen. Wenn das passt und machbar ist, bauen wir das gerne in unsere nächsten Podcasts ein oder machen einen Podcast drüber. Ihr dürft uns auch gerne vorschlagen, wen ihr gerne mal als Gast hier dabei hören wollt, mit wem wir mal quatschen sollen, wessen Meinungen wir erfragen sollen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen heißen Sommer und zerlauft nicht. Ja, Tauwetter für Dicke, wir machen das Beste draus. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Meckert, lobt uns alles Mögliche über unsere sozialen Kanäle, ob Facebook, ob Twitter, Instagram. Wir sind gerade irgendwie die ganzen Social-Media-Kanäle am Zusammenheften und versuchen da ein bisschen mehr auf euch zuzukommen, besonders im Bereich Facebook und Instagram. Gebt uns einfach mal ein Feedback und gebt uns Anregungen oder auch mal, ob ihr vielleicht auch noch eine Idee habt. Einfach alles rüberschicken. Beschimpfungen an mich, wie immer, ich kann das ab. Lob an den Nick. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag noch.